dort. Ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, schau. Ich schau. Ja, was für ein Vogel. Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Ich gebe jetzt schön ein Keulen. Talk Power granted. Wir haben nicht abgesprochen, wer das Intro macht. Warum denn ich? Du bist der gesehen. Mit dem Zylinder. Ich bin der Zauberer, ja, stimmt. Gut, dann damit hallo und herzlich willkommen zur Geburtstagsausgabe des Beanstalk. Regulär, glaube ich, wäre es jetzt die 26. oder 27. 27. 27. Und heute das erste Mal live bei Twitch, nicht bei YouTube. Wir haben uns eindeutig auf eine Plattform festgelegt. Ja, aber Multi-Channel-Strategie kommt später. Genau. Wir sind heute mal zu viert. Hatten wir, glaube ich, bei so einer in Anführungsstrichen regulären Ausgabe noch nie. Oder? Weiß ich nicht. Kann sein. Ich glaube einmal vielleicht. Ich glaube, bei Weihnachtsausgabe. Ja, stimmt. Da waren wir zu fünft, Special. Oder nicht? Stimmt, ja. Da waren wir zu fünft. Vielleicht sind wir auch später noch zu fünft. Ja, mal schauen. Mit dabei ist auf jeden Fall die Mona. Hallo. Der Flo. Hi. Der Stefan. Guten Abend. Und ich, der Max. Hi. Hallo, Max. Erstmal hallo auch an alle im Chat. Haben sich ja schon einige eingefunden. Eben kam die Frage, wie lang das heute geht. Ich sag mal so, wir haben 15 Punkte auf unserer Liste. So lang waren die Inhalte lange nicht mehr. Könnte also ein bisschen gehen. Also von weniger als 2 Stunden würde ich mal jetzt nicht ausgehen. Eher länger. Ja. Glaube ich. Wenn dann noch irgendwelche Anmerkungen aus dem Chat kommen, dann geht es wahrscheinlich noch länger. Man weiß es nicht so genau. Also, ich meine, Max hat ja vor, nachher noch Game of Thrones zu gucken, also bis um 4 hat er Zeit. 3. 3 Uhr 5. Um 3, okay. Muss ich weg. Sorry. Genau, wir steigen, denke ich mal, erstmal ganz regulär ein mit dem Highlight der Woche. Was habt ihr denn da so ausgewählt? Ich fange einfach mal an. Ich habe nur eine Kleinigkeit, und zwar bei PUBG am Montag, glaube ich. Ne? Die spielen, glaube ich, immer Montag. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich gucke es mal hinterher. Ja. Und Dienstag. Dienstag. Ja, gut, da war es noch Dienstag. Aber ich meine jetzt wirklich die reguläre Folge PUBG. Da, das Ende, wo dann Andi noch mit dem Auto da geflippt ist. Und irgendwie dann im Graben lag und die Typen ihn nicht entdeckt haben, weil er drin sitzen geblieben ist. Das war einfach irgendwie ein lustiger Moment und das ist auch irgendwie so mein Highlight jetzt. Auch wenn es nicht so super besonders ist, aber irgendwie halt so eine Kleinigkeit, die ganz lustig war. Oh, schön. Habe ich noch nicht gesehen vom Montag, die Folge leider. Ja, jetzt habe ich dich gespoilert, tut mir leid. Aber ich habe auch nicht gesehen. Dass der Teil aber, in der ganzen Folge war, Ist aber mehr, immer... Mehr ist nicht passiert, der hat einfach dann da 60 Minuten drin rumgesessen. Ah. Gut. Oh, wow. Das war ja ein Highlight, Flo. Nein, Quatsch. Also das war einfach nur dann zum Schluss nochmal ein bisschen. Ja, ja. Ja, wir sind voll interaktiv, @Chat. Wir also lesen wenn alles. Ja, ich lese so den Chat. Ich bin nur so am Kichern. Ich kann mich gar nicht auf mein Highlight konzentrieren. Ich würde sagen, Stefan, mach du mal. Okay. Also mein Highlight war schon letzte Woche und zwar das NDA aus dem Klimansland. Oh ja. Ich bin ja jemand, der NDA, also im Vergleich zu euch drei, glaube ich, auch noch relativ gerne und regelmäßig schaut. Doch, gucke ich auch gern. Ja, aber also die Live-Ausgabe mit Publikum hat das Ganze wirklich sehr toll gewirkt. Ich meine jetzt von der Technik her und so musste man hier und da ein paar Abstriche machen, aber das war ja absehbar. Aber mit Publikum wirkt das Ganze für mich wirklich wie eine richtige Fernsehshow, sage ich mal. Und die Aktionen mit, wie hieß es, Altes für Kaltes, war lustig. Die Liveband am Ende war mal was anderes, war auch gut. Die Hausband mit Adi ohne Hannes und so weiter war auch anderer Stil, hat aber auch wunderbar zu der Ausgabe gepasst. Also fand die beste NDA-Ausgabe überhaupt bisher. Habe ich von vielen Seiten gehört. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe auch von ganz, ganz vielen gehört, dass die vor allen Dingen gesagt haben, dass dieser Live-Aspekt, also wirklich ein Publikum da zu haben, teilweise auch Interaktion zwischen den Moderatoren und dem Publikum, beziehungsweise so ein direktes Feedback, ja, der Sendung sehr gut getan hat. Ja. Das war meine erste NDR-Sendung, die ich gesehen habe. Oh. Ich habe es jetzt mal gemacht. Und ich fand es eigentlich ganz in Ordnung. Am Anfang dachte ich mir so, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, aber das mit dem Publikum fand ich eigentlich ziemlich cool. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt waren. Kann es sein? Ja, davon würde ich auch ausgehen. Fand ich aber dann irgendwie ganz sympathisch. Ich habe irgendwie jetzt gar nicht mehr so, also irgendwie ist es ganz oft so bei dem Highlight der Woche, dass ich nicht dran denke, dass es ja noch die Woche davor gab. Also ich habe jetzt gar nicht dran gedacht, dass Klimansland ja auch noch mit dazu gehörte. Aha. Und ja, war auf jeden Fall cool, NDA. Und generell eigentlich fast alles, was dort an Content kam, fand ich irgendwie interessant und cool gemacht einfach. Ja, zum Klimansland kommen wir später nochmal aus. Ja. Genau. Stimmt. Dann mache ich mal mein Highlight noch, nämlich vom letzten Freitag eigentlich gar keine bestimmte Szene wie bei Flo, sondern allgemein, dass halt, Flo sagt eher mal PUBG, ich sage eher Pupke, wirklich quasi nach dem Moin Moin gestartet ist, über 6-7 Stunden, ja, immer so mit wechselnder Besetzung halt das Spiel gespielt wurde, die Community bei jedem Spiel, glaube ich, mitspielen durfte, also ich habe selbst bei 6 oder 7 Spielen mitgemacht und das war einfach irgendwie geil, das hatte so ein bisschen, also das war nochmal so richtig viel schöne Community-Interaktion, das hat Spaß gemacht, da mitzuspielen, Pupke ist ein super Spiel, auch die Bohnen selbst, das mit dem Kommentieren hat zum Beispiel schon mal viel, viel, viel besser geklappt, als es vorher der Fall war. Also da hatte man sich wirklich mal auch ein bisschen auf die einzelnen Leute konzentriert. Das erklärt vielleicht auch für Leute, die es nicht so verstanden haben. Ja, und das hat einfach Spaß gemacht. Ja, genau. Malte schreibt gerade im Chat, Xanatos im Busch war dann relativ schnell nach Runde 1 ein Running Gag. Und er wurde dafür gelobt, was für ein guter Spieler er war im Verschlecken. Und ja, es hat einfach super viel Spaß gemacht. Ich mag sowas. Ich hatte auch früher, ganz am Anfang des Senders, wenn ihr euch noch erinnert, gab es ja diesen Community Monday. Da konnte man ja immer mit dem Bohnen auf einem Server zusammenspielen. Das hatte nochmal so ein bisschen das Feeling davon und hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also nicht auch das Zuschauen, die Bohnen sind mittlerweile auch relativ gut in dem Spiel geworden, kann man sagen. Das macht Spaß zuzugucken. Ja, und ich denke auch so die Resonanz, da kann man auch nicht viel sagen. Die Server waren innerhalb von 30 Sekunden immer prall gefüllt. Also das war eigentlich immer ganz gut. Das hat Spaß gemacht. Ja, es war auch schön, dass die Besetzung von Bohnenseite her durchgewechselt hat. Also es hatte so einen Beans versus Touch. Genau, stimmt. Das ist auch noch erwähnenswert. Also es war quasi so, Timo hat dann, glaube ich, gesagt, oh, er muss noch was arbeiten, ist dann irgendwo in sein Büro gegangen wahrscheinlich, hat dann jemand gesagt, hier, die brauchen noch einen, der ist dann zurückgekommen. Dann haben sie zwischenzeitlich mal mit 3 oder mit 5 gespielt. Das war eigentlich super. Also eigentlich perfekter Nachmittag, so ein perfekter Freitagnachmittag. Und dann immer weiter, wirklich bis 19 Uhr durchgespielt. Ich weiß nicht, ob das schon auf YouTube online ist alles. Habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber wen das Spiel interessiert und wer so ein bisschen Community-Spaß oder Spaß an Community-Sachen hat, der sollte da vielleicht mal reingucken. Also ich hatte auch mein Highlight, jetzt geht's wieder so ein bisschen zurück ins Klimansland. Und zwar fand ich das Almost Daily aus dem Klimansland sehr schön. Und auch das Almost Daily, was jetzt erst vor kurzem lief, also aus dem Bodenhaus wieder, fand ich auch sehr gut. Also ich fand, das waren so zwei richtig schöne, klassische Almost Dailies. Da ging's um so, beim einen ging es um so Lebenspläne und was man irgendwie so sich in seinem Leben vorstellt und Kinder bekommen und so weiter. Und da fand ich es auch ganz nett. Also vor allem die Besetzung, Eddie, Schröck und Lars. Und aus dem Klimasland war es ja mit Simon, Finn, wer war noch da, Nils? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Aber das war so richtig so schön. Ja, oder Eddie, und da ging es auch um so Ideen und so weiter und um das Klima. Ach, Hauke war natürlich dabei. Ja, und das war cool. Ich weiß nicht, also Omas Daily ist ja eh eines meiner Lieblingsformate und das kann ich mir immer schön in der Dusche anhören. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Wie geht das eigentlich, unter der Dusche einen Podcast zu hören? Ich verstehe es nicht. Also, wie laut musst du denn das Handy machen? Naja, halt auf laut. Aber ich singe ja dann nicht währenddessen unter der Dusche. Also ich höre das ja schon. Dass ach so, ach, das ist der Fehler. Handy kommt. Okay. Muss dann selber schon leise sein. Nee, aber weiß nicht. Ich würde es auch nicht hören. Glaube ich auch nicht. Also ich dusche im Wasserfall? Nee, aber ich habe mir in der Badewanne mache ich mir manchmal irgendwie Medienkuh an, aber da muss ich schon in der Badewanne es mega laut machen, weil. Also, weil was? Planschst du dann so? Ja. Legst du das Handy unter Wasser oder? Ja, ich will da ja nicht so. Das neue iPhone ist ja wasserdicht, oder? Oh, das wäre eine Idee, genau. Einfach aus dem Auto, ja, einfach aus dem Auto biegen. Runterladen. Das super. Also ist ja also als Podcast verfügbar aufs Handy und dann einfach anmachen und fertig. Also entweder man ist schwerhörig, dann hört man es natürlich nicht, aber wenn ich es auch ganz laut mache, mein Handy, dann höre ich das ohne Probleme. Wieso muss ich gerade an Simon und Gregor in der Badewanne denken? Eigentlich, weil die auch Podcast gehört haben. Stimmt. Oh, vielleicht haben sie Beanstalk gehört, man weiß es nicht. Möglich ist alles. Na gut, dann wären wir mit unseren Highlights durch, glaube ich. Wir hätten noch ein paar kurze News-Segmente, aber ich denke, mit dem Blick auf unsere andere Themenliste handeln wir das mal relativ kurz ab. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt wieder neues Merch, nämlich vor allen Dingen Kappen. Von Moin Moin gibt es was Neues. Und was war das dritte? Ich habe es ja vergessen. Ich habe es noch nicht gesehen. IBXO? Weiß gar nicht. Was? Nein, die Kappen. Bei dem Merch. Ach so, bei Merch. Okay, IBXO Merch. Ich habe gerade durch unseren Redaktionswagen geschaut und so, hä, wovon redest du gerade? Nein, auf jeden Fall gibt es neues Merch. Gibt es auch ein jeweiliges oder gibt es auch ein News-Item für im Forum? Ich kann das ja mal in den Chat verlinken. Dann könnt ihr direkt da draufklicken. Ja, sollte nur eine kurze Erwähnung eigentlich sein. So, um unserem News-Auftrag etwas nachzukommen. Kauft Merch. Auch noch ein kurzes News-Item bzw. Spekulation ist, dass ABXO wiederkommt. Flo, ja, hat den ist Tweet. Also ich bin mir relativ sicher, es wird mindestens eine Jubiläumsfolge geben. Ja. Weil, Jubiläum also, wovon? Ja, es wäre jetzt ja, glaube ich, ein Jahr alt geworden, so ähnlich wie wir. Wir haben also, eigentlich hätten wir uns zusammentun müssen. Und ich freue mich super drauf. Also ich finde einfach, die Jungs sind ja auch super sympathisch, Sebastian und Elias. Und wenn es jetzt wieder regelmäßiger käme, wäre das ja noch geiler. Aber ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass sie dafür die Zeit finden. Ich hoffe, sie finden sie. Ich fand ABXO überragend. Ja. Ja, also, aber das viele. Das waren ja auch relativ wenige Folgen. Wie viele gab es denn? 10 oder so? Ich glaube 5. Ja. Oder 4. Keine Ahnung. Nicht viele. Wir haben keine Ahnung. Es gefällt mir einfach besser, wenn die Moderation nicht live ist. Also bei Game 2. Ja, eben. Aber also ich würde das jetzt mal vergleichen zu Game 2 zum Beispiel, was ich natürlich auch toll finde. Ja, ich meine, aber Game 2 Moderation ist nicht mehr live. Aber okay. Ja, aber was war es ja eine ganze Weile lang. Und jetzt hat man sofort den Unterschied gemerkt, als es dann nicht mehr live war. Und bei ABXO war es ja von Anfang an nicht live. Und das fand ich dann schon viel besser. Ja. Ja, also. Sie machen das schon echt cool oder haben es ja auch schon echt cool gemacht. Das war ja schon noch irgendwie so vom Feeling her, von der Moderation her, war das noch mehr so Richtung Game One, würde ich fast sagen. Aber, also ich weiß nicht, für mich ist es einfach, ich finde die beiden sympathisch und ich finde die Art, wie Elias Beiträge macht, finde ich super, auch in New Game Plus. Und mehr davon, also ich würde mich nicht beschweren. Nee, ich glaube, ich würde auch mal reingucken. Ich bin ja New Game Plus zum Beispiel, habe ich bestimmt Monate nicht mehr gesehen, glaube ich. Wirklich? Nee, das gucke ich immer. Ja. Das ist ja jetzt in der Pause. Ja, Gaming-Inhalte sind ja sowieso nicht so meine Vorliebe. Von daher war es ja. Ja, es ist halt irgendwie. Ich habe dann früher mal reingeguckt, wenn da irgendein Spiel vorgestellt wurde, was halt besonders interessant mir persönlich erschien, aber mittlerweile. Weiß ich nicht, einfach, das haben wir später noch als Thema, so Sehverhalten von den Bohnen, quasi wie sich das vielleicht auch im Verlauf des einen Jahres Beanstalk oder allgemein im Senderverlauf geändert hat, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Dann noch als kurzes Item, wer es noch nicht mitbekommen hat, eine schlechte Nachricht, nämlich Preselect wird wieder verschoben. Ich glaube jetzt zum zweiten oder dritten Mal, neuer Termin ist noch nicht bekannt. Schade. Also Preselect ist auch wieder so einer dieser Sachen, die ich als Podcast höre und die, wovon ich jede Folge schaue oder höre. Und für mich könnte das eigentlich jede Woche kommen. Ist denn da schon ein Thema bekannt für die Folge, die jetzt kommen soll? Da fragst du die Falschen. Nein, ich glaube nicht. Also ich denke mal auch nicht, dass sie schon was aufgezeichnet haben und das jetzt aus produktionstechnischen Gründen verspätet wird, sondern vielleicht hat es mit den jeweiligen Gästen nicht geklappt. Ich war schon öfter das Problem mit den Gästen. Ja. Die sollten uns mal einladen. Für Preselect. Ja. Thema, worüber sollen wir reden? Ja. Ich weiß nicht. Wir sind bestimmt Experten für irgendwas. Ich würde sagen, Experten für Partyhüte. Zauber. Ja. Ich bin Magier. Und ich bin gay? CSD-Beauftragte. Das vielleicht ist mein Coming Out heute. Live on cam. Ach, guck mir hier. Thanatos ist ja auch im Chat. Ja, da ist er. Da hat er sich versteckt im Busch. Der war vorher bestimmt noch im Busch. Ah, ja. Auch wieder ein schönes News-Item, was nicht direkt über die Bohnen geleakt ist, sondern über die Pressemitteilung der Gamescom. Nämlich, dieses Jahr werden die Bohnen Gamescom-TV produzieren. Das heißt, alle Hintergrundpresseberichte, die von der Gamescom direkt gemacht werden, werden quasi von dem Bohnen mit eigenem Personal und Equipment produziert. Ich finde es super. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also da gehe ich auch davon aus, dass die Bohnen das auf jeden Fall drauf haben, da interessante Dinge zu zeigen, zu berichten, was auch immer da genau gemacht wird. Also wird sicher witzig und ergänzt das normale Programm schon noch weiter. Vor allen Dingen auch für mich persönlich, also das Erste, was ich gedacht habe, ist irgendwie eine Chance, nochmal an Reichweite dazu zu gewinnen. Wenn wirklich alle offiziellen Zuschauer, das auch vielleicht über die Gamescom-Seite direkt geteilt wird, über die Social-Media-Kanäle, dann auf dem Bohnen-Stream für die jeweiligen Sachen geleitet werden, ist die Chance ja schon relativ groß, dass da vielleicht dann auch mal jemand für den Pressebericht, der von dem Bohnen direkt gemacht wird, nochmal hängen bleibt. Also nachträglich. Ich denke, das ist eine verdammt große Chance und ich freue mich da drauf. Ich hoffe nur, dass es immer noch quasi so ein Aquarium wie beim letzten Mal gibt. Wo ja, dann wurde ja halt schon gesagt. Ja. Ja, ob das auch in dem Umfang dann gleich bleibt, so, das würde ich mir wünschen. Ja. Das werden wir wahrscheinlich dann erst sehen, wenn die Gamescom läuft. Oh, von euch ist niemand da. Ich bin da auch gespannt drauf. Ich habe auch richtig Bock auf die Gamescom und auf die ganze Berichterstattung da mal wieder. Ist ja auch nicht mehr so lange. Ist ja, glaube ich, in einem Dreiviertelmonat ungefähr müsste es ja sein, ne? Ja, ich glaube, 25. August oder so. Ja, also, ja. Das wird geil. Wird geil. Ja, ich freue mich super drauf. Ich als jemand, der noch nie auf der Gamescom war, eine Frage an euch. Dieses Gamescom-TV, bekommt man dann auf der Messe selbst davon irgendwas mit? Oder läuft es dann? Okay. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, am Einlass lief, also das hat mir auch irgendjemand gesagt, es lief ja früher, also das hat ja auch mal Pizmeet produziert. Und ich meine, mich dunkel erinnern zu können, vor ein oder zwei Jahren dann auf der Gamescom auf so einer Beamer-Leinwand dann auch diese Berichte gesehen zu haben, relativ prominent. Also ich war jetzt so drei oder vier Mal schon auf der Gamescom. Ich habe davon, ehrlich gesagt, als Besucher nie was mitbekommen. Aber es kommt halt darauf an, wie man auch auf der Messe, also wie man sich da verhält oder worauf man achtet. Also es gibt ja Leute, die achten auf sowas. Ich weiß nicht, ich versuche dann nur irgendwie in den Masse nicht unterzugehen. Auch also, ein Ansatz. irgendwie den Weg zu finden. Aber bis jetzt hatte ich davon noch nie sowas groß mitbekommen. Jetzt, wo ich ja nicht dieses Jahr dabei sein kann, freut es mich, dass RBTV das Gamescom-TV macht, ja umso mehr. Und dann bekomme ich ja sogar noch mehr mit von der Gamescom. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, es wird super und Gamescom ist, ja, das wird super. Also ich bin schon gespannt. Und das ist auch gar nicht mehr so lange hin. Ja. Ja. 3 Wochen. Glaube ich. Ja, Ende. Also ist ja immer die Die letzte Schulferienwoche in NRW, glaube ich, ist immer der Termin für die Gamescom. Das heißt, nächstes Jahr dürfte es dann auch wieder ein bisschen früher sein. Ja, diesmal müsste es wirklich dann Ende August sein. Also der 22. bis 26. Die haben ja auch dieses Mal den Termin geändert, nämlich von Dienstag bis Samstag und nicht mehr von Mittwoch bis Donnerstag, von Mittwoch bis Sonntag. Finde ich eigentlich ganz gut. Wirklich? Wieso? Weil ich glaube, das wird so ein bisschen die Menschenmassen vielleicht eher auf die Tage unter der Woche dann verteilen. Aber dass der Samstag der vollste Tag wird, logisch, aber dass vielleicht der Sonntag dann eher auch zur Abreise genutzt werden kann oder so für die Aussteller da. Ja, ich verstehe es schon, dass es vielleicht für die Aussteller angenehmer ist, aber für die Besucher ist es natürlich total blöd. Wenn man nicht aus der Gegend kommt, muss man sich auf jeden Fall Urlaub nehmen, um dabei zu sein. Oder man muss samstags kommen, wo jeder kommt, und dann wird man leider zerdrückt. Ja, der Samstag wird wahrscheinlich dann echt sehr, sehr schlimm. Dafür wird dann das Dosenbeats am Samstagabend richtiger Abschluss von dem Ganzen. Ich wäre so gern wieder dabei. Ich bin so traurig. Ist das Dosenbeats schon wegen der Location schon was bekannt? Ja, ich habe da was gelesen. Also es war wohl eine richtig große Location. Ich habe es jetzt aber nicht mehr. Aber es ist wieder ausgelagert von der eigentlichen Messehalle. Ich glaube, ja. Okay, gut. Dann wären wir mit unseren kurzen News-Items durch und würden den ersten neuen Themenblock besprechen. Da steht jetzt bei uns zuerst auf der Liste das Kneipenquiz mit dem Namen Röps, Rülps. Ja. Man weiß es nicht. Hat sich eben bei der Vorbesprechung schon ein bisschen angedeutet. Was haltet ihr denn von dem Namen? Der hat ja schon für einige Kontroverse gesorgt. Also ich weiß nicht, ob dahinter noch irgendeine geile Idee steckt, ob das vielleicht eine Abkürzung ist oder so ein Quatsch, aber ich finde den Namen eigentlich ziemlich beschissen. Ja, ich verstehe nicht, warum überhaupt dieser Zusatz. Also das hätte man hätte es ja auch einfach Kneipenquiz nennen können. So, oder das Club, hätte Club, Club. Blau und Schlau finde ich gut. Oh, Blau und Schlau? Lass das mal nicht die Boden hören, die. Oder Bonjour, die klauen das sonst. Es ist schon zu spät. Malte ist schon im Bonjour-Chat. Verdammt. Nee, aber ich finde den Namen auch. Ich finde das vor allen Dingen auch so als Doppelnamen. Kneipenquiz, Röps, finde ich halt ein bisschen. Weiß ich nicht, unnötig. Und da Teaser habe ich noch gar nicht gesehen, stimmt. Ja. Der Teaser ist ganz cool. Ich finde auch die Menge an Leuten, die dabei ist, auf jeden Fall beeindruckend. Das sind ja, glaube ich, 30, genau, 6 Teams, 5 Leute. Ja, und ein Moderator. Und ein Moderator, genau. Ja. Zum Inhalt, wie das Ganze ablaufen soll, ist noch nichts weiter bekannt, oder? Nee, soweit ich weiß nicht. Also ist der Überraschungseffekt wahrscheinlich noch gegeben. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir vielleicht sowas vorstellen wie das alte Nerdquiz, dieses Team-Nerdquiz mit Rand, wo dann alle um den Tisch stehen, eine Frage gestellt bekommen oder so eine Knobelaufgabe oder so und die dann gemeinsam lösen müssen. Bin mal gespannt auf jeden Fall. Es läuft am Mittwoch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, am 2.8. um 20 Uhr. Also genau. Wie gesagt, das hört sich an, als hätte sich Hannes das ausgedacht, aber ich muss sagen, da muss ich widersprechen, weil Hannes ist kreativer. Der hätte noch irgendwie so ein Wortspiel mit eingebaut, aber. Ja, keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall sehen, weil ich bin da wahrscheinlich dann wieder hier in Dresden zum RBTV-Stammtisch und da werden wir das dann zusammen gucken. Ah ja, das ist ja cool. Und wahrscheinlich auch noch ein lustiges Bild von uns machen, um es dann auf Twitter an die Bohnen zu senden. Genau, auf jeden Fall gute Anmerkung noch aus dem Chat. Beim Teaser stelle ich immer auf lautlos, schreibt Herzer 13. Beim fünften Mal Teaser habe ich das auch gemacht. Ist auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Und Jay Touchdown schreibt noch, Andreas wird moderieren. Das ist, denke ich mal, ganz gut. Das passt zu ihm, finde ich. Okay. Das mit dem Furz, die Soundboard-Show habe ich aber auch noch nicht gehört vorher. Ja, Andreas hat ja auch schon die Mitsing-Sause moderiert, oder? Ja. Nee, Moment. Also, doch, Andreas hat die beziehungsweise moderiert. Genau, erst sollte doch, irgendjemand war doch krank da, Colin? Ja. Ja, ja, ich glaube, Colin. Dann ist Andreas eingesprungen. Also das wollte nur sagen, das war auch von der Moderation her super. Also für so Dinge ist er auf jeden Fall sehr gut, meiner Meinung nach. Plumps die Klo-Show. Ja, confirmed. Den Klo-Simulator hatten wir ja schon. Mhm. Nun gut, ja. Wollte ich auch gerade sagen. Also ich finde die Idee gut und ich freue mich auch, dass so viele Bohnen mit dabei sind. Ich fand den Teaser jetzt auch nicht so schlecht, denn über den Namen kann man sich ja streiten. Aber Pubquiz ist auf jeden Fall mal ganz nett. Wieso wird es eigentlich nicht aus einem Pub gemacht? Wahrscheinlich technisch zu aufwendig. Ja, das finde ich, als sie hatten ja mal irgendwann angekündigt, dass da aus dieser Kneipe, wo sie das Almost Daily Kneipe aufgezeichnet haben, noch mehr kommen soll, hätte sich doch als Location, jetzt mal unabhängig von der Umsetzbarkeit, das können wir ja nicht beurteilen, aber doch angeboten, oder? Für sowas. Ja, da hat aber auch jemand im Forum was Gutes geschrieben, wenn sie dann da mit 30 Leuten plus Kameramännern und so weiter anrücken, ist halt die Kneipe zu. So groß, also oder so klein war die eigentlich gar nicht. Die hatten ja einmal diesen Twitter-Post gemacht, also 30 Leute, hätte man, also ich weiß, ist immer, Perspektive kann immer täuschen, aber ja. Vielleicht hat es auch einfach von der Organisation oder vertraglich mit denen irgendwie nicht gepasst. Natürlich ein bisschen doofes Kneipenquiz zu nennen und dann im eigenen, dann hätten sie es auch Gartenquiz nennen können, finde ich. Ja, das stimmt schon. Also ich bin vielleicht auch... ist vielleicht ein Biergarten. Also als ich das erste Mal nur die Überschrift gelesen habe, dass das kommen soll, bin ich eigentlich auch davon ausgegangen, dass es halt wirklich in der Kneipe stattfindet. Aber naja. Ich freue mich auch schon drauf. Die armen Raucher, ja stimmt. Die Raucher könnten natürlich in der Kneipe nicht rauchen. Stimmt. Vielleicht ist das der Grund. Obwohl, das war doch eine Raucherkneipe. Die haben doch auch in dem Ormuselli geraucht. Ja, eben. Ja, aber dürfen sie nicht. Es gibt keine Raucherkneipen mehr in Deutschland, oder? Ja, doch, das ist nicht. Bundeslandabhängig. Ah, oh. Hamburg ist ja voll böse. Nee, keine Ahnung. Solange die... Naja, egal. Wir wollen jetzt nicht hier ins Raucherthema abdriften. 24-4-Stream? Heute nicht. Machen wir das 4 Tage die Woche? Jetzt, ja. Es wird gefordert, also müssen wir das machen. Morgen dann ab Game of Thrones, wenn Ende ist. Ich schlafe jetzt nicht mehr, ich gehe nicht mehr arbeiten. Ich stelle mir doch jemanden an, der mir Essen bringt und mir irgendwie so eine Schüssel unter den Arsch hält, damit ich hier kacken kann. Mama, Schüssel. wie bei South Park. Ja. Wir hätten auf jeden Fall noch Animal Squad kurz zu besprechen vom Freitag, quasi top aktuell. Ich muss zugeben, ich habe es leider noch nicht ganz gesehen. Ich hab's gar nicht gesehen. Verschlafen, mehr oder weniger. Aber ja, Stefan und Flo, ihr habt's gesehen, oder? Man kann jetzt nicht so viel dazu sagen. Es war halt eine Animal Squad Folge. War ein bisschen länger als normal, weil es ja auch eher angefangen hat. Es ging aber auch nicht ganz bis 23 Uhr. Trotzdem etwas länger. War auf jeden Fall sehr cool wieder. Spannend gemacht. Die ist halt gewohnte Qualität, sag ich mal. Ja, und die Hauptstory ging zwar wieder nicht so richtig voran, aber es wurden, denke ich mal, wenn ich mal sagen soll, mit den Ameisen, die ins Spiel gebracht wurden, auf lange Sicht hin was Cleveres von Florentin eingeführt. Weil sie sich so immer und überall Hilfe und vor allem Informationen holen können, wenn es dann wieder mehr Richtung Hauptstoryline fängt. Das stimmt. Das war übrigens auch ganz geil. Ich hab's ja geguckt, ja, zum Teil mit Doom Design und mit Skitty Hawk und zum Teil halt mit den Leuten so Richtung, also mit Ninetale, Dr. Yoshi und so. Und also mit unserem Chat. Was? Mit ja, unserem Chat quasi. Im Grunde mit einem Teil unseres Chats, auch einen Teil der Sendung gesehen. Und der andere Teil mit einem anderen. Da war übrigens auch Lexian dabei. Mivarid. Alles die gut, ihr Leute. Weggemobbt habt, weil ihr Overwatch gespielt habt, oder nicht? Habe ich gehört. Auf jeden Fall ist es so, dass wir Doom Design ja auch noch ein sehr schönes Bild dazu gemalt hat. Oder nicht gemalt, sondern editiert hat. Hier, der Soldat, wie hieß der nochmal? Delius, glaube ich. Delius, genau, ja. Könnt ihr vielleicht mal ganz kurz so in zwei Sätzen zusammenfassen, was inhaltlich passiert ist? Sie haben Ameisen getroffen, sie haben eine Ameise getroffen und diese Ameise wollte gerne, dass sie praktisch eine Massenvernichtungswaffe der Menschen besorgen, und zwar ohne Konflikte auszulösen. Und diese Massenvernichtungswaffe, ja, Donner an Memari. Das war eine Lupe im Prinzip, und das musste sie von einem Kind holen und haben im Endeffekt, glaube ich, den Gameboy mit Pokémon gegen diese Lupe eingetauscht, und dann wurden sie von den Ameisen in den Ehrenrang des was auch immer erhoben. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ach so, weil Kinder immer mit der Lupe Ameisen Richtig. Wow, ja, das hat ein bisschen gedauert. Immer? Kinder machen das immer? Die machen das ständig. Nein, ja. Selbst aber nachts. Also entweder Sherlock oder Ameisen verbrennen, eins von beiden. Rettet die Donner. Ameisen. Esst mehr Biber. Nee, esst mehr Vögel. So. Ja, und also mehr Kinder. Oh, wow. Wir driften ab. Offline in 3, 2, 1. Ich habe hier niemanden zum Kannibalismus eingestiftet. Die wievielte Folge war es? Die siebte? Die Idee, Leute. 24/7, ja, wir müssen ja 24/7 jetzt senden. Wir verbrennen einfach 24/7 Ameisen. Und nehmen es auf. Ich meine, wenn sich bei YouTube Leute angucken, wie Eier schlüpfen, obwohl sie einfach 4 Tage am Stück nicht schlüpfen, dann, also Ameisen verbrennen ist spannend. Und wenn man das Mikro nah genug ranhält, dann brutzelt das bestimmt auch noch so ein bisschen. Also Insekten sind ja auch eine Proteinquelle. Ja gut, aber wenn sie verbrannt sind, hast du auch nichts mehr davon. Ja, knusprig, verbrannt. Gut, kommt drauf an, wie hoch du sie erhitzt. Genau, kommt auf die Größe der Lupe an. Ja, aber es hat euch gefallen, oder was insgesamt? Ja, war, wie gesagt, Side-Stories, aber eine schöne, in sich abgeschlossen, mehr oder weniger. Ohne Kampf die ganze Folge ausgekommen. Hat den Jungs auch mal gut, glaube ich. War eine schöne Folge. Oh, ich werde im Chat aufgefordert, Pfirsiche zu essen. Nein, das möchte ich euch bitte ersparen. So gerade Pfirsiche? Ist das... Ist lieber eine Pizza mit Ananas. Flo, ich habe gerade kurz überlegt, dich zu kicken. ich bin's doch selber eklig. Du kannst ihn später dann kicken, wenn wir über die Game of Thrones Recaps reden. Er sagt, er mag kein Game of Thrones. Game of Thrones ist scheiße. Hat er wow. Jetzt schon. Mein Finger ist schon auf dem Kick-Knopf. Nun ja. Thema, was auch noch... Oh Gott. Was jetzt... quasi schon genau 2 Wochen vorbei ist nämlich Beef Junior Staffel 1 mit Denzel, Gregor, Colin und Gunnar. Ist zu Ende gegangen. Wie hat euch denn die Staffel insgesamt gefallen? Wir hatten das ja dann ganz am Anfang nach den ersten Folgen nochmal wöchentlich so ein bisschen besprochen. Waren ja 8 Folgen jetzt. Wie ist denn euer Fazit? 9 Folgen sogar, wenn man jetzt die Sonderfolge letzte Woche nochmal mit dazu zählt. Es gab ja die Pick-Bun-Folge gab es noch. Ja. Ja. Das fand ich auch gut, dass sie das noch online gestellt haben. Es gibt sogar ja diese die Version vom Worms ungeschnitten, gibt es ja jetzt auch irgendwo noch zum Download, glaube ich. Also das Angebot dazu ist eigentlich ganz ganz gut, finde ich. Auch auf YouTube, nicht nur zum Download. Okay, das wusste ich. Ich habe nur irgend so einen Direktlink gesehen. Doch, gibt es auch auf YouTube. Nee, aber Fazit insgesamt, Beef Junior. Super Staffel. Bestes Beef aller Zeiten. Findest du? Auf jeden Fall. Hast du Beefs davor gesehen? Ja, alle. Also ich fand, die Staffel hatte einen starken Start und wurde für mich zum Ende hin immer, also jetzt nicht schlecht, aber nicht mehr ganz so toll. Aber das lag vielleicht daran, weil ich es einfach Gunnar auch nicht gegönnt habe. Es war aber am Ende ganz schön knapp, finde ich. Also Denzel hat es auch ein bisschen verschenkt, wenn man mal ehrlich ist. Also potenziell hat er wahrscheinlich den meisten Skill an der Tastatur. Hätte er es vielleicht vorher 2 Stunden mal geübt, wäre es wahrscheinlich relativ eindeutig gewesen. So aber spannend bis zum Schluss, fand ich super. Gunnar verdient gewonnen, fand ich. Also der hat in allen Spielen immer die beste Performance abgeliefert. Es gab dann nicht so Totalausfälle wie bei den anderen zwischendrin. Er hat immer gut gepunktet. sein Joker, hat er mit seinem Joker gepunktet? Ja, oder? Ich überlege gerade. Ja, hat er, genau, das war, glaube ich, dieses Teamspiel, oder? Ja, ich glaube auch. Dieses Teamspiel. Mit den Würsten, wie hieß das noch gleich? Ach so, genau, ja. Das war sowieso das Geld. Power Push und drücken. Das war eine der besten Folgen. Ja, stimmt. Das war richtig, also ich muss auch noch zu was sagen. Ich fand nämlich auch, klar, ich glaube, wenn Denzel ein bisschen geübt hätte, das letzte Spiel, dann hätte er da auch mehr Chancen gehabt. Aber so war es halt einfach super geil irgendwie. Ich war dann auch zum Schluss, als klar war, dass Colin das nicht mehr schaffen kann in der letzten Folge, oder es unwahrscheinlich ist, beziehungsweise extrem unwahrscheinlich ist, war ich dann auch ein bisschen noch mit für Gunnar, weil das waren so die beiden, die ich so mit am sympathischsten finde aus der Runde. Und ja, am Ende natürlich, wenn man sich die Leistung anguckt, ist Gunnar natürlich der verdiente Sieger, gerade nach der Tetris-Sache. Das war sowieso geil, dass er dann irgendwie Gregor noch besiegt hat. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat es geschafft. Stimmt, Tetris war auch so das Highlight. Also ich finde auch, das Beef hatte alles. Da war wirklich das Beef dabei bei Super Smash Bros., was ein bisschen geteilt aufgenommen wurde in der Community. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich fand es eigentlich für so ein Beef, so Hinterhältigkeit, Intrigen, eigentlich okay. Wieso nicht? Man hatte die Spiele, die schön knapp waren. Das Tetris war auf jeden Fall denkwürdig. Dass Gregor in Tetris besiegt wird, hätte ich niemals gedacht. Also nicht von einem der drei anderen. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Mir hat's aber, ich würde es jetzt nicht unbedingt über einen Royal Beef hervorheben wollen oder irgendwie abwerten. Ich fand, das war auf einem Niveau. Das funktioniert in jeder Konstellation, finde ich, wo sympathische Leute dabei sind. Mein ja, und einziger... Und es müssen auf jeden Fall Leute dabei sein, die auch nicht so sympathisch sind, sondern die auch ein bisschen was drauf haben, spieltechnisch. Und also ich meine jetzt so einen Wettkampfgedanken. Ja. Haben. Ehrgeiz. Gut, fand ich, Wir hatten doch jetzt eine Runde mit Splatoon 2 neulich. Das fand ich auch gut. Ich glaube, die haben dann irgendwie, da war Gunnar auch dabei. Und ich weiß gar nicht, Fabian Wirt und wer war es denn noch? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat halt Gunnar sich da nicht so gut angestellt. Und da hat halt Fabian auch gemeint, ja, wenn du mal, hast ja Glück gehabt, dass, oder ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, aber so ungefähr hast du ja Glück gehabt, dass das Beef nicht mit uns war. Der ein bisschen anders ausgegangen. Ja, also der einzige Kritikpunkt, den ich habe, der wurde auch gerade im Chat schon angemerkt, ich finde es ungünstig, diese Pick-Bun-Phase vorher überhaupt zu haben. Weil wenn sie über, ich weiß nicht, über wie viele Wochen das aufgenommen wurde, sagen wir mal 4-5 Wochen, wissen, welches Spiel potenziell rankommen könnte von 8 Spielen, ist halt so eine gewisse Vorbereitung gegeben und der Überraschungseffekt so ein bisschen weg, finde ich. Sie haben ja auch zugegeben, dass sie teilweise geübt haben. Gerade das finde ich sehr gut an dieser Staffel, oder fand ich sehr gut. Ja, sehe ich auch so wie Flo. Also sie wussten ja alle, was dran kommt und hatten alle den Vorteil, eben zu üben oder nicht. Und es gibt dann nicht so die Streitereien wie bei Micro Machines und so weiter. Also ich meine, das gehört ja auch dazu, aber gab's ja auch irgendwie. Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen was anderes, wenn sie dann mehr oder weniger gemeinsam die Dinge ausgesucht haben oder jeder für sich was ausgesucht hat, wo er denkt, dass er besonders gut drin ist. Ja, und wir wie wir wissen, wussten es ja trotzdem nicht. Also es war ja für uns immer noch eine Überraschung. Für die Jungs halt nicht mehr ganz so sehr. Aber ich fand es eigentlich gut so und finde es eigentlich besser so. Das ist auch einer der Gründe, warum es für mich die beste Staffel ist. Auch wenn ich es, also das darf es gerne trotzdem alles parallel geben und von mir aus noch eine dritte Runde mit nochmal 4 anderen Leuten. Da kann es eigentlich gar nicht genug von geben. Aber ja. Ja, was Mo Morrison im Chat gerade anspricht, diese taktische Komponente, dass man eben weiß, dass dann noch was danach noch was kommt, was man selber ausgewählt hat, das fand ich eigentlich eher negativ, weil man sonst eigentlich sich irgendwie mehr entscheiden musste, okay, soll ich es jetzt riskieren mit dem Joker oder nicht? Weil ich nicht weiß, was beim nächsten Mal kommt, also beim normalen Beat. Das ist doch dann irgendwie auch so ein bisschen die Genugtuung gewesen für die Leute, die jetzt nicht gerade Team Gregor bzw. Team Yamas waren, dass eben Gregor die ganze Zeit so gesagt hat, ja, für mich kommt ja noch Tetris und dann verliert er Tetris mit seinem Joker. Das war schon irgendwie ganz schön. Ich weiß nicht, also es war eher so, dass okay, jeder würde wahrscheinlich den Joker dann bei seinem Spiel setzen. Weißt du, was ich meine? Ja, Ja, eben, aber wie gerade Herzer 13 schon sagt, 3 von den Jokern haben nicht funktioniert. Ja, das ist eine schlechte Quote. Also Colin hat das schon am besten gemacht mit seinem Joker. Ja, wer ist eigentlich jetzt Dritter? Ich habe den finalen Punktestand jetzt nicht mehr im Kopf. Dritter war Colin. Ja. Okay, das heißt Gregor Letzter. Das hätte am Anfang auch niemand getippt, glaube ich. Naja, gut, es war ein bisschen fies gerade, weil es über Smash Bros. Haben sie sich ja alle gegen Gregor verbunden. Aber sind auch, man muss fairerweise dazu sagen, sie sind alle davon ausgegangen, dass Gregor, auch Gregor selbst ist davon ausgegangen, dass er Tetris gewinnt und 6 Punkte holt. Und davon ausgehend haben sie sich halt gegen ihn verbündet. Ja, Gunnar war aber auch verdammt gut bei dem. Also ich habe mir gedacht, das war echt beeindruckend. Ich bin selbst kein besonders guter Tetris-Spieler. Ich auch nicht. Wahrscheinlich noch besser als Colin, vielleicht. Soweit möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber was Gunnar da abgeliefert hat, das sah schon echt fast professionell aus, fand ich, in der Runde gegen Gregor. Ja, ich finde ja Tetris zum Zuschauen immer ein bisschen schwierig. Gerade bei, wenn es gegeneinander geht. Man kann sich nur auf eins konzentrieren, so richtig. Ja, genau. Ich bin da eher wenig multitaskingfähig. Naja. Ja, naja. Aber war auf jeden Fall spannend und cool und hatte eigentlich alles, was zu einem Beef gehört. Ja. Ich denke auch, das ist so ein bisschen, wir sind ja jetzt schon ein Jahr alt, wir haben ja quasi noch den Anfang von Animal Squad mitbekommen, da haben wir auch darüber diskutiert, wie im Grunde das gleiche Format mit anderer Besetzung funktionieren kann. Und bisher hat es eigentlich immer geklappt. Also Animal Squad, die Almost Dailies, die mal eine komplett andere Besetzung gehabt haben, jetzt Beef quasi mit anderer Besetzung. Ich denke, das ist was die Bohnen vielleicht auch noch ein bisschen mehr forcieren sollten, dass wenn eben 4 Leute Bock drauf haben zu sagen, wir würden jetzt auch gerne Pen and Paper spielen und sie haben halt gerade einen Spielleiter da, der, weiß ich nicht, da Bock drauf hat, weiß ich nicht, dass man sagt, man setzt da Denzel, Sophia, noch 2 Leute hin und also ich glaube, so diese Erfolgsformate inhaltlich gesehen können eigentlich fast nur gelingen, wenn da die vielen sympathischen Leute von dem Boden halt dann immer mal in anderer Besetzung vor der Kamera sitzen. Hier gerade noch hier der Fenstergag, der war auch wirklich super immer. Das fand ich jedes Mal geil. aus dem Fenster geflogen. Ja, okay. Ich fand es am besten, wo sie die Eistops, also diese Eis am Stiel-Dinger. Ich fand das einfach perfekt. Ja, stimmt. Ist auch nicht schlecht, ja. Ja, mit den wechselnden Besetzungen ist ja dann auch, wenn man jetzt mal ganz großen Bogen zurückschlägt, zum Senderstart, ist es ja allgemein der Sender wirklich viel unabhängiger von den 4 Bands geworden, sag ich mal. Hat man jetzt auch am Freitag gesehen bei diesem PUBG-Event, da war ja kein einziger von den 4 dabei. Ja, war trotzdem super. Ja. Ist auch keiner vermisst worden, denke ich mal. Nee, okay, da hat es aber auch diese Komponente ausgemacht, dass da 4 Wechsel dabei war, fand ich. Ja, klar, ist was anderes, aber trotzdem hat man es gesehen, den ganzen Tag, die 4 läuft auch. Dann war ja abends noch Animal Squad, verflixt nichts dazwischen, also es war den ganzen Tag über keiner zu sehen. Wie würdet ihr denn jetzt mal bei Beef, ne, wie würdet ihr vielleicht gerne noch sehen in so einer Beef-Runde? Auf jeden Fall, in der Beef-Runde, das ist schwierig. Ilias. Ja, Ilias könnte ich mir vorstellen, genau. Fabian würde ich auch gerne mal sehen. Ist Ilias so ein Wettkampfmensch? Ich würde so einschätzen, dass es das schon reinbeißen kann. Okay. Also eine Beef-Runde fände ich tatsächlich schwierig. Also, dass mir da so spontan 4 Leute einfallen. Also Donny. Donny könnte ich mir auch vorstellen. Boah, Schröck. Also wie der bei Modern Warfare manchmal ausgerastet. Oh ja. Also eigentlich muss Schröck bei Beef. Deswegen meine ich, ich würde gerne halt Fabian mal sehen, weil ich mich interessieren würde, ob der wirklich immer ruhig bleibt. Ja, stimmt. Ja, das ist ein Rage-Mensch. Ja, stimmt irgendwie auch. Der hat auch schon das ein oder andere Mal ein bisschen Ausraster gehabt beim Zocken. Wirt auch, kann ich mir auch vorstellen. Ja, dann haben wir doch unsere Besetzung. Nur halt, ich will das Thema nicht anfangen, weil es mir persönlich eigentlich nicht so wichtig ist, aber irgendwie schade, dass einem da jetzt nicht irgendwie so eine Frau noch mit einfällt. Na, für ich Pen glaub, and Paper den... sofort, aber für ja. Beef nicht. Es jetzt liegt wahrscheinlich daran, dass die Frauen halt wahrscheinlich eher nicht so dazu tendieren, dann so rumzuschreien und so. Und sind ja, glaube ich, auch... Ach doch, bei Lasti also, könnte ich mir das schon vorstellen. Echt? Ich will jetzt auch niemanden von den Frauen dazu nahe treten, aber ich glaube, es ist keine so richtige Hardcore-Zockerin dabei, die auch verschiedene... Ja, das kann sein, weiß ich nicht. Ist Gunnar Hardcore-Zocker? Also er wirkt nicht so auf den Sender, aber man hat jetzt bei dem Beef zumindest gesehen, er kennt schon viele Sachen. Scheint auch recht gut drin zu sein. Ja, Miri vielleicht. Die hat ja schon bei dem, was war es, Beans vs. Donkey Kong, hat sie ja auch allen Männern gezeigt, wie der Affe läuft. Mhm. Stimmt, ja. Gorilla. Affen-Gorilla. Alles ist gleich. Affen-Mensch-Gorilla. Alle haarig. Mhm. Ja, also die Frauenthematik hatten wir beim letzten Mal schon. Ja. War ich ja nicht dabei. Hast du nicht gehört? Zum Glück. Natürlich nicht. Wow. Die Passion is real bei dir. Okay. Wo waren wir denn jetzt gerade bei was? Animal Squad? Nein, Beef, Beef Junior. Junior. Ja, aber was kommt jetzt als nächstes? Mona ist nur im Chat. Ich bin überhaupt nicht im Chat. Aber irgendwie hat jemand auch was über Animal Squad gesagt. Mehr Bundesliga. Oh, Bundesliga, nein. Nee, wir werden jetzt inhaltlich beim Jailhouse Boogie, dem Pen and Paper von letzter Woche Freitag mit Hauke, Eddie, Budi und Nils. Mit nur 3 Leuten. Ich hab's noch nicht ganz gesehen. Ich bin wieder raus, leider. Aber ich glaube, Flo und Stefan können wieder die Flagge hochhalten, oder? Ja. Ja, dann haut mal raus. Ich habe das auch zum Teil geschaut. Okay, dann halt du auch die Flagge mit hoch. Wer möchte denn zuerst? Ich habe beim letzten Mal schon den Anfang gemacht. Der Stefan. Okay, also ja. Mir hat es auch ganz gut gefallen, aber irgendwie bin ich so, dass das Gefängnis-Setting ist zwar was anderes und es hört sich auch auf dem Papier, sage ich mal, gut an, weil es eben abgeschlossenes, also im wahrsten Sinne des Wortes abgeschlossenes Setting ist. Hauke die Jungs so viel mehr unter Kontrolle hat, weil sie eben nicht völlig frei entscheiden können, was sie machen und wie es weitergeht. Aber irgendwie bin ich mit dem Setting nicht so ganz warm geworden. Also die Folge war gut, die Charaktere waren auch toll von den dreien, aber nee, nicht so, war nicht so unbedingt mein absolutes Highlight. Puh, also ist bei mir ein bisschen anders. Ich finde es viel, viel besser jetzt schon, als ich Dysnomia fand. Das hat bei mir irgendwie, obwohl ich das Setting ja cool fand, nicht funktioniert. Und das finde ich jetzt irgendwie diesmal fand ich es wieder besser, wieder spannender. Es kommt nicht ran an Morton Manor, das finde ich immer noch am besten so von den Hauke Pen and Papers. Aber es ist ja auch noch nicht fertig, es kann ja auch noch ein bisschen vielleicht sich steigern, ich weiß es nicht genau. Aber fand ich wirklich sehr unterhaltsam, die Charaktere, ja, gut, also irgendwie so ein bisschen, also Budi war noch mit am überraschendsten fand ich so vom Charakter her, den er sich ausgesucht hat. Aber den finde ich halt wiederum irgendwie nicht so cool, den Charakter. Der ist irgendwie sehr eindimensional und sehr, weiß ich nicht, ein bisschen langweilig, wenn man so will. Während die anderen irgendwie ausgefallenere Charaktere haben, dafür aber auch, war es für mich zumindest irgendwie auch eher vorhersehbar, dass sowas in der Richtung kommen wird von denjenigen. Also, ja, stimmt, also gerade Eddie ist ja voll in Character. Also er hat da jetzt da mal jemanden gefunden, wo er wirklich perfekt dazu passt als Spieler. Ja, das stimmt. Aber das meinte ich mit, es war irgendwie vorhersehbar, dass er sowas nimmt. Ja. Bei Nils hat es mich eher gewundert. Bei Nils, muss ich sagen, habe ich dieses mit der Stimme so hoch, das finde ich ein bisschen nervig, muss ich sagen. Dass er da immer so komisch mit hoher Stimme spricht. Aber wahrscheinlich ist es für ihn auch nicht angenehm. Also für mich am Anfang, also ich mag generell eigentlich nicht gerne Gefängnisfilme oder Gefängnisserien und so weiter. Da habe ich mir am Anfang schon gedacht, so, oh je, okay, ich verstehe zwar, warum Hauke das jetzt ins Gefängnis verlagert hat, weil es einfach als Spielleiter ziemlich einfach ist, die Charaktere zu kontrollieren. Aber ja, beim Setting habe ich mir eher ein bisschen Sorgen gemacht, ob mir das gefallen würde. Als ich es dann gesehen habe, also erstmal zum Set-Design, das fand ich schon mal ganz nett. Also da im Stall oder was das war, fand ich ziemlich cool. Und Hauke war auch als Spielleiter super und auch die Charaktere, die er verkörpert hat, haben mir gut gefallen. Die Charaktere der drei Jungs, also der Spieler, ja, ich fand es irgendwie ein bisschen seltsam, dass sie in der Pre-Show festgestellt haben, dass Eddie und Nils quasi denselben Charakter sich überlegt haben, also sich davor irgendwie nicht abgesprochen haben. Da fand ich dann so ein bisschen die Abwechslung in den Charakteren nicht so vorhanden. Außer bei Budi und ja, ich weiß nicht, ob man halt so einen total dämlichen Charakter machen muss, wenn es ihm Spaß macht, klar. Wenigstens ein bisschen Kontrast zu den anderen beiden. Aber also ich bin mit dem Setting auch nicht so warm geworden, weil ich vor allem nicht so durchblickt habe, warum das jetzt unbedingt in den 70ern sein soll. Also so viel von den 70ern habe ich da jetzt nicht mitbekommen, ja. Abgesehen von der Musik in der technischen Störungspause, wo sie dann da irgendwie ein bisschen gegroovt haben. Aber irgendwie hätte das meinetwegen auch jetzt sein können. Also ich habe das noch nicht so verstanden, warum das jetzt Boogie... Passt, glaube ich, mehr einfach zu dem Gangster-Setting. Ja, und das hatten wir doch... Eher so an der vergangenen Zeit als an die jetzige, finde ich. Damit doch aber vor zwei Wochen schon drüber gesprochen, glaube ich, wie das Setting zusammenpasst. Also das, was ich bisher gesehen habe, würde ich auch Mona recht geben. Also 70er Jahre, gut, war halt so. Aber wäre es nicht konsequenter gewesen, man hätte gesagt, man geht in die 30er Jahre zurück und macht dann so ein Al Capone Gangster-Setting, oder man lässt es direkt heute spielen. Also es mit dem, außer dass Nils so ein bisschen so den Disco-Charakter hatte, hätte es auch, weiß ich nicht, 2002 spielen können. Ja, man hätte auch 30er nehmen können, auf jeden Fall. Also ich denke mal, die spielen nicht in der heutigen Zeit, damit ein bisschen die technischen Möglichkeiten eingeschränkt werden. Damit dann nicht irgendwie jemand ein Handy versucht reinzuschmuggeln oder was auch immer, damit sowas dann nicht vorkommen kann. Ich war nicht dabei, deswegen kann ich es natürlich jetzt nicht genau sagen, aber ich bin mir auch relativ sicher, dass es heutzutage viel, viel schwerer wäre, aus dem Gefängnis auszubringen. Ja, vermutlich, ja. Oh. Also, bin ich jetzt auch mal schätzen. Mit den ganzen technischen Möglichkeiten. Aber ja, also irgendwie scheinen wir alle nicht so mega begeistert zu sein. Ja. Doch, also ich fand's gut. Doch, okay. Ich fand's jetzt nicht super gut, aber ich fand's gut. Ja, ich fand's auch okay. Also okay fand ich's ja auch. Ist ja nicht so, dass ich das komplett schlecht fand. Also mir gefällt's auch besser als Dysnomia. Aber trotzdem bin ich, also ja, kann man sich angucken, aber wie gesagt, kein Top 3 Pen and Paper. Ja, ich hab's jetzt nicht zu Ende. Noch, ja, das Zigarettensystem finde ich auch cool. Das ist eine coole Idee. Macht ich finde es aber auch Sinn. Nicht schön, wenn sie on air rauchen, ehrlich gesagt. Also, weiß ich nicht. Ach, ist jetzt vielleicht, Mona mag keine Raucher, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich das seltsam. Ich meine, die machen es halt auch im realen Leben. Warum denn nicht vor der Kamera? Warum, wenn ich denen dazu gucke? Ja, gut, ich sehe auch im realen Leben manchmal Leute, die rauchen. Das ist halt. Die blende ich aus. Ich nehme euch nicht wahr. Mona mag keine Raucher. Ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie. Vor allem mag sie keine Raucher. Ja, es kam mir halt einfach seltsam vor. So, ich fand das System gut, dass sie sagen, okay, hier habt ihr eine Zigarettenschachtel und das ist quasi eure Währung, könnt ihr damit machen, was ihr wollt, um euch irgendwie Vertrauen zu erkaufen oder was weiß ich, oder irgendjemanden zu bestechen, aber es dann die dann selber zu rauchen und das dann quasi so als System da drin zu haben, so ja, aber wenn ihr raucht, dann habt ihr halt keine mehr. Ich weiß nicht, also fand ich irgendwie. Also kann man machen, war jetzt nicht unbedingt mein Fall. Aber wie hat es denn eigentlich geendet? Ich habe mir das halt, also ich bin immer wieder eingeschlafen bei dem Pen and Paper. Immer wenn ich es versucht habe nachzuholen, bin ich immer wieder eingeschlafen. Ende. Ja, aber die Folge. Was haben sie denn zum Schluss gemacht? Da glaube ich dann nochmal. Oh fuck, ich hab's schon wieder vergessen. Ja, sie hatten doch diesen Brandanschlag. Haben sie den geplant oder schon durchgeführt gehabt? Ich glaube, der Cliffhanger war gerade, dass das Streichholz weggeschnipst wurde. Ja, stimmt, sie haben das Streichholz weggeschnipst und da haben sie, glaube ich, dann einen Cliffhanger gemacht. Also, die wollen gerade jemanden anzünden. Ja. Er wird wahrscheinlich auch am Anfang der nächsten Folge anfangen zu brennen und sterben. Und beim nächsten Mal ist es dann auch wieder zu dritt oder kommt Simon dann noch dazu? Nee, es ist, glaube ich, wieder zu dritt. Weiß gar nicht. Okay. Also er hat glaube ich, gesagt, dass das Pen & Paper jetzt komplett erstmal ohne Simon ist. Ah, also okay. Aber potenziell könnte man bei dem Setting ja zu jedem Zeitpunkt noch einsteigen, oder? Ja. Wollte ich gerade sagen, gerade bei dem Setting bietet es sich ja sogar an, dann noch jemanden dazukommen zu lassen. Entweder eine neue Zelle besuchen oder jemand, der neu eingewiesen, wollte ich gerade sagen. Was sagt man denn? Eingesperrt. Eingesperrt, ja, genau. Was ich ja auch schon, habe ich im Forum auch schon mal gepostet, ich fände es ja auch ganz spannend, wenn Simon jetzt wirklich noch dazukommen sollte, dass er jemand praktisch von der Gegenseite spielt, keine Ahnung, Gefängnisdirektor oder so, der dann aus welchen Gründen auch immer mit ihm zusammenarbeiten muss. Ja, der Chat hat uns wieder mal berichtigt, Simon soll wohl vermutlich doch dazukommen. Okay, gut, habe ich nicht gewusst, tut mir leid. Simon als King Velvet, das wäre auch ganz cool. Wer? Ja, Mo hat geschrieben, ich vermute als Chef der Gang. Und der heißt ja King Velvet. Ja, das ist ja die Purple Velvet Gang. Aber ich fände es eigentlich okay. Also ich finde es eigentlich fast schade, dass sie ihn jetzt noch dazu holen. Echt? Weil ich es irgendwie interessant. Okay, gut, noch besser wäre es halt gewesen, wenn es wirklich, wie er eigentlich angekündigt hatte, ursprünglich mal, sozusagen zwei Pen & Papers mit jeweils zwei Charakteren gegeben hätte. Also so, dass die praktisch erstmal jetzt jeder so zwei kleinere Runden dann erstmal haben. Und dann zusammengeführt werden. Also ich meine, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass Simon dazukommt, weil Simon, ich mag Simon und so, ist halt eigentlich ganz cool, aber ich hasse ihn. Ich finde es irgendwie blöd, dass jetzt noch jemand, also ich mag das nicht, dass jetzt noch ein Charakter einsteigt, das finde ich irgendwie blöd. Ach doch, ich finde das, glaube ich, das gibt der ganzen Sache dann nochmal eine neue Dynamik. Ja, davon würde ich auch ausgehen. Head of this content. Na gut. Geht ja auch schon relativ bald weiter. Ist das so? Ich glaube, es ist noch vor der Gamescom. Ja, gut. Das ist ja normal dann. Weil hier Animal's Court kommt ja auch nochmal vor. Ja. Genau, Animal's Court kommt am 1. September die nächste Folge. Genau, 4 Wochen Rhythmus und dann eine Woche verschoben wegen der Gamescom. Ach, ich krieg nichts mehr mit dir. Dafür sind wir ja da und der Chat ist da. 18.8. Der kann es diesmal wenigstens gleich berichtigen. Ja, also wir dürfen nur noch live aufnehmen. Ja. Ja, nun. Ja, genau. Ein Punkt. Jetzt kommt der Punkt, wo Flo vermutlich gleich aus dem... Bevor wir zum nächsten User joined your channel. Hi. Okay. Hey, was war denn? Überraschung. Überraschungsgast. Hallo. Ja, aber wieso hat er jetzt... Bei mir hat mein Teamspeak gerade gesagt, User in your channel started recording. Ja, ist recording, hat er wahrscheinlich kommt gesagt. Wahrscheinlich kommt das nochmal als Warnung für mich, damit ich auch höre, wie Max mich ausspäht. Das ergibt Sinn. Ja, ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen, bevor wir zum nächsten Programmpunkt übergehen, haben wir jetzt noch einen internen Gast, aber... Ganz toller interner Gast. Ja, hallo auch an die Zuhörer. Das ist ja super geil, dass wirklich 35 Leute da sind. Das sind ungefähr 7-mal mehr, als mit denen ich gerechnet hätte. Also ich habe nur gedacht, mit uns gerechnet. Es sind einfach nur unsere Accounts, die jetzt hier drin rumhängen. Genau. Das sind alles die Beanstalk-Bots. Nein, das sind ja viele tolle Stammgäste des Forums da, die man wiederfindet. Hallo Lukas, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, schönen guten Abend. Hast du deinen LSD-Partyhut mitgenommen? Ich habe meinen LSD-Partyhut mitgenommen. Wobei, der LSD-Partyhut, den hat ja eigentlich Mona auf dem Kopf. Das ist der Gay Pride-Party. Das ist der CSD-beauftragte Partyhut. Der Minderheiten. Meiner hat dafür einen tollen Bömmel. Ja. Ich habe einen sehr schönen Bömmel. Ich will jetzt keinen Kommentar zu deinem Bömmel abgeben. Ich hoffe, Dieter schreibt original was dafür in den Chat. Das wird passieren. Dieter Hype. Genau. Ihr wart bei Pen & Paper, habe ich nur mitbekommen. Ja, jetzt nicht mehr. Wir wollten gerade am Ende. Das ist nämlich sehr gut, weil ich habe es nicht gesehen. Beide? Ja, da kann ich mich dir anschließen, weil das nächste Thema, das habe ich nicht gesehen. Oha. Ja, ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Was ist denn das nächste Thema? Eigentlich etwas, was wir auch wieder als News-Item hätten erwähnen können. Nämlich die Game of Thrones Recaps gehen ja weiter. Ich habe es jetzt mal als Extrapunkt aufgenommen, weil ich es persönlich nochmal lobend erwähnen wollte, wie es jetzt funktioniert soweit. Wir hatten ja letztes Mal quasi diese Sonderausgabe bei der Binge und haben dann diese Woche das erste reguläre Recap bekommen. Ich muss sagen, ich kann bisher eigentlich wirklich fast nur loben, immer eine gute Besetzung. Auch Donny, der jetzt beim letzten Mal dabei war, der ein bisschen so den, wie er selbst sagt, Casual-Zuschauer repräsentiert, dass die jetzt so eine Karte haben, wo man ungefähr nochmal den Leuten zeigen kann, was gerade wo spielt, finde ich super. Sollte eigentlich eine kurze Lobeshymne nur werden. Außer ihr habt da jetzt irgendwie grob abweichende Meinungen von. Stefan, sag du mal, du hast wahrscheinlich mehr zu sagen. Danke. Na, so viel habe ich auch nicht zu sagen. Also ich fand das mit Donny irgendwie, es war zwar gut, dass er mal einen anderen Blick da reingebracht hat und nicht so der Hardcore-Fan ist, wie der Rest, der sonst immer bei den Recaps dabei ist. Aber manchmal fand ich seine Art dann doch ein bisschen nervig, wenn er das so völlig übertrieben findet, wenn die anderen da in die Diskussionen gehen um Reisezeiten und so weiter. Aber das kann natürlich auch an mir liegen, weil ich dann auch jemand bin, der sich dann so Gedanken macht, wie passt das eine zu dem anderen, wo du als, ich sag mal, Casual-Zuschauer dann sagst, naja, warum nicht, ist halt eben so, nehme ich hin. Und wie gesagt, er hat einen anderen Blick reingebracht, aber ich fand es ein bisschen schwierig. Ich hab's da lieber, wenn dann komplett abgenerdet wird. Na gut, da bin ich im Thema auch bei weitem nicht tief genug drin. Ich denke mal, wenn Max gerade sagte, dass Donny dann den Casual-Zuschauer repräsentiert, werden wahrscheinlich die Hardcore-Nerds und Hater sagen, ja, sind das nicht alles nur Casual-Zuschauer, die da sitzen? Ich habe die Bücher persönlich auch nie gelesen. Ich muss auch sagen, dass mich die Faszination Game of Thrones so ein bisschen verlassen hat. Klar, ich gucke das noch. Einer meiner besten Freunde ist großer Fan und wir gucken das eigentlich immer zusammen und bin aber jetzt da emotional nicht übermäßig involviert. Recap habe ich tatsächlich nur den Anfang vom ersten gesehen, weil das da im Klimansland ja auch ganz schön aufgebaut war. Finde ich cool, dass sie das machen. Es ist eigentlich schade fast, dass es nicht ein paar mehr Klicks auch noch von extern so ziehen kann, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass die Klickzahlen da jetzt nicht übermäßig. Ja, das Problem ist halt, das macht ja fast jeder YouTube-Channel mittlerweile. Ja, also. Ja, wahrscheinlich. Und wir dann auch. Die Großen da, Filmfabrik, kommt man halt, glaube ich, einfach nicht vorbei. Wenn man einfach sucht Game of Thrones Recap, dann ist wahrscheinlich Filmfabrik erstmal ganz oben, dann kommt lange nichts und dann kommt vielleicht irgendwann die Bohnen. Ja, Serien-Junkies sind ja mittlerweile auch auf YouTube mit den Recaps. Sexy Cripples. Sexy Cripples, genau. Also da sind schon einige, die da sehr etabliert sind. Und da kommen die Bohnen einfach nicht. Dann auch die Englischen. Oh ja, die gibt's auch noch, stimmt. Ja, also da kommen die Bohnen meiner Meinung nach auch einfach nicht mit. Aber trotzdem gut, dass sie es machen, weil ja. Ich meine, das sind jetzt 8 Wochen dieses Jahr und dann nächstes Jahr nochmal 7 Wochen. Also ich finde schon gut, dass man sich allgemein dafür die Zeit nimmt überhaupt. Auf jeden Fall. Also ich finde es auch toll. Ich freue mich auch auf die Bohnen-Recaps. So ist es ja nicht, aber wie gesagt, das hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt, meiner Meinung nach gibt's inhaltlich einfach bessere. Aber die Leute bei den Bohnen sind halt unerreicht. So jemand wie Schröck einfach, den könnte ich mir 24/7 angucken, wie er über Film und Serien redet. Ja. Ich fand Tim, ehrlich gesagt, sehr angenehm. Ja. Also ich weiß nicht, ich hatte vorher noch nie so eine große, ich weiß nicht, Beziehung zu Tim. Also ich fand ihn jetzt nie super oder nie scheiße oder so. Aber da hat er mir richtig gut gefallen. Ich fand es auch schön, dass sie jetzt diese Karte hatten. Allerdings würde ich von diesen Ausstellern, die sie da hatten, also quasi diese Spielfiguren, um da was anzuzeigen, würde ich vielleicht auf Tokens wechseln, ja. Weil also die halt einfach rund sind, weil man halt von oben halt so einfach nichts sieht. Das war vielleicht nicht so durchdacht mit der Kameraeinstellung, aber das ist ja halt nur so eine Kleinigkeit. Donny, ja, also ich mag ja Donny total gerne und ich sehe ihn auch sehr gerne. Ich fand, es war okay, dass er dabei war. Ich weiß nicht, ob er jetzt jedes Mal dabei ist, aber ja, es war okay. Aber man hat so gemerkt, er wollte halt immer noch mal so zwischendurch mal den einen oder anderen Gag raushauen. Und es war dann irgendwie so ein bisschen off-topic. Es war ganz anders als die vorigen Recaps, wo eigentlich nie so groß gescherzt wurde, sondern halt einfach eher ernst so ja, und verdammt darüber ernstes geredet Thema. Wurde. Ja. Ed über Sheeran Game of Thrones Game of kann Thrones. Man keine. Nein. Ja, darüber hätte man, finde ich, jetzt nicht so viel Zeit verplempern müssen, aber ja. Ein guter Punkt, den ich auch noch anmerken wollte, auch von Jay Touchdown im Chat geschrieben. Ich finde, mein einziger großer Kritikpunkt ist, dass sie das oder die Trailer thematisieren, einfach so mittendrin in der Besprechung. Weil ich gucke die Trailer zum Beispiel gar nicht. Klar, es steht die ganze Zeit eine Spoilerwarnung drüber, aber dann wenigstens kurz sagen, wir erwähnen jetzt den Trailer. Das wäre ganz nett, weil ich will eigentlich komplett ungespoilert in die Folgen reingehen. Ich lese auch eigentlich nichts vor den Folgen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber naja, vielleicht kann man das irgendwie dann, oder man packt es halt ans Ende, weil der Trailer ist ja auch am Ende der Folge dann, dass man das als abgeschlossenen Block macht und die Leute, die dann halt kein Interesse daran haben, zu dem Zeitpunkt auch ausschalten können. Ich fand übrigens den Recap-Gag ziemlich gut. Oh Mann. Ja, das sollte es auch eigentlich dazu gewesen sein. Jetzt. Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Weil ist ja auch hier aufkam, dass es schade ist, dass Tobi nicht dabei war, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo war das? Ich glaube, du hast das selbst vorgebracht. Nee, Tobi fehlt noch als Game of Thrones Experte, hat Jay Touchdown geschrieben, genau. Und ich habe halt nur, ich habe es ja schon gesagt, er wird wahrscheinlich auch mal wieder dabei sein, wenn er Zeit hat, weil er hat ja, glaube ich, zu uns auch im Interview gesagt gehabt, dass er eigentlich gerne dabei wäre, aber es muss halt mit der Zeit passen. Ja, er ist ja jetzt nächste Woche auch beim Kneipenquiz dabei. Vielleicht ist er jetzt auch. Kann auch sein, dass er noch in Urlaub war oder sowas. Oh ja, Bundesliga und damit Bundesliga geht jetzt auch bald wieder los. Oh, das wird Zeit. Ich finde es schade. Also, es scheint ja jetzt so zu sein, dass sie nicht so eine extra Transferfolge vorher machen. Hätte ich sehr cool gefunden. Und ich glaube, die beteiligt man auch Bock. Was? Oh, weiß nicht, ob. Ja, dass sie halt einfach vorher eine Folge machen, wo sie einfach so die Transfers sprechen. Einfach damit das nicht, damit es dann am Ende nicht so ist, dass die erste Folge zu 90% aus Transferbesprechungen besteht und 10% aus Spieltag. Ja, Dachtest du Transfers bei Game of Thrones? Ja, ich dachte gerade, Transferfolge. Da gibt's ja nur Abgänge. Jon Snow wechselt nach King's Landing. Mitten in der Staffel eine Transferfolge? Hä? Oh Mann. Ja. Oh Mann, ey. Wow. Gut, dann kommen wir aber jetzt zu unserem großen Hauptthema, nämlich die Bohnen im Klimansland. Habt viel, ganz, ganz viel Diskussion im Forum gegeben. Vielleicht erstmal generell an euch die Frage, wie euch die Woche so insgesamt gefallen hat. Unabhängig davon, einfach mal so generell am besten. Also ich fand die Moin Moins ganz nett. Ich fand so diese Nachbildung von den Sets im Klimansland sehr sympathisch. Und ich finde auch die Leute von Klimansland jetzt sympathischer als vorher. Also nach der Woche. Weil ich weiß nicht, also ich hatte vorher nichts dagegen, aber ich war jetzt so kein Finn-Fangirl oder so. Und habe mir von dem eigentlich noch nie groß was angeschaut. Und fand den dadurch jetzt ein bisschen angenehmer. Ja, also was mich angeht, ich mag Klimansland total. Ich fand das, war von der Idee von vornherein begeistert und habe seitdem alles verfolgt und hatte auch im letzten Winter die Chance, mir den Weihnachtsmarkt da anzugucken, was natürlich fürs Klimansland nicht so super geil ist, weil wenn schlechtes Wetter ist, Winter entsprechend, man da jetzt nicht so viel machen kann. Und das war wirklich netter. Fand die Woche insgesamt gut. Also war auf jeden Fall super, dass sie es gemacht haben. Ich kann viel Kritik daran verstehen, dass deutlich mehr Luft nach oben gewesen wäre und man nicht einfach nur die Formate hätte nehmen sollen und sie ins Klimansland verlagern, sondern tatsächlich mit dem Setting auch Formate anpassen oder neue Möglichkeiten machen. Das hat man bei Spielen mit Schmerz ein bisschen gemacht. Ich hätte mir halt auch gewünscht, dass man das mit anderen Formaten mehr gemacht hätte. Aber man hat natürlich auch gemerkt, schon in den designierten Bereichen, wo dann Studiobereich angedacht war, hat man Probleme mit der Technik am Anfang vor allem gehabt. NDA fand ich ganz gut, war ganz gut gelungen. Auch da gibt es natürlich valide Kritikpunkte dran und dann könnte man jetzt über NDA als solches Format diskutieren. die war auf jeden Fall super in Ordnung. Ich fand es schön, da viele Sachen zu sehen. Es hat mehr davon gefehlt, wirklich dieses Hofleben so ein bisschen einzufangen und ja, mit der Kulisse an sich zu spielen. Oh, also damit hast du genau das gesagt, was ich jetzt auch gesagt hätte. Das ist immer gerne. Ja, also das seh ich auch so. Ich bin jetzt auch niemand, der sich darüber aufgeregt hat, dass wenig oder eigentlich gar nichts kam von dem so, ja, wie du sagst, von dem Hofleben oder wie auch immer man es nennen will, sondern einfach die Formate, die auch sonst auf dem Sender laufen, in einer anderen Kulisse stattgefunden haben, teilweise oder größtenteils. Und aber wie gesagt, es wurde ja auch vorher nichts anderes angekündigt. Deswegen bin ich dann auch niemand, der das dann große Hoffnungen gemacht hat, dass irgendwas anderes kommen könnte. Aber es war definitiv Luft nach oben. Aber es war okay. Also Fazit kann man mal machen. Jo. Ist ja die Frage, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Weil der war ja schon relativ groß, alles darüber zu transportieren, da quasi Studios aufzubauen. Also für mich als Zuschauer hat es sich gefühlt nicht gelohnt. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn es inhaltlich gleich bleiben wird, dass ich sage, ja, unbedingt nächstes Jahr nochmal ins Klimansland. Weil dafür... Ich fand auch die Sachen, die dann wirklich so am Land selbst waren, die waren dann halt irgendwie bei Simon, glaube ich, auf dem YouTube-Kanal, bei Facebook wieder total verteilt. Aber dass man das wirklich on-stream mal irgendwie ausgestrahlt hat, das hat mir halt auch ein bisschen gefehlt. Also ich würde sagen, ich denke, der Aufwand ist recht überschaubar. Also klar, du hast natürlich die eigenen Kosten und beziehungsweise die eigene Verwendung der Leute dann für diesen Aufbau und dergleichen, dass die dann Zeit darauf verwenden, den sie sonst woanders verwenden können. Aber ich denke mal, das wird ansonsten, werden da keine Gelder geflossen sein. Das wird so eine ja gegenseitige Aktion gewesen sein. Und jetzt von Hamburg darunter nach Rüspel, bei Zeven, bei Rothenburg an der Wimmer, das liegt ziemlich genau zwischen Hamburg und Bremen. Das ist ein überschaubarer Aufwand. Also ich denke, das kann man gut machen. Und ich bin mir ganz sicher, und deswegen bin ich Ihnen auch besonders wenig böse darüber, dass Sie jetzt da kein super kreatives Programm gemacht haben. Ich glaube, das hat auch einfach dem ganzen Team als Urlaubsort tatsächlich auch, glaube ich, ganz gut getan. Und ich glaube, das war von vornherein auch als, ja, Klassenausflug, Betriebsausflug oder wie auch immer geplant, so dass das alles für mich völlig in Ordnung geht. Ich wollte auch also, mit Aufwendung nicht sagen, dass da jetzt irgendwie Gelder geflossen sind, sondern... Nein, aber auch ich denke mal, der gesamte Aufwand an sich ist überschaubar. Klar, du musst eine Regie einmal komplett einpacken, keine Frage. Aber ich glaube, der Aufwand ist überschaubar. Wie gesagt, das sind nicht so viele Kilometer. Welche Sendung hat euch dann am besten gefallen? Habt ihr zum Beispiel Werwolf geschaut? Das fand ich irgendwie so ganz nett in der Scheune. Mit also ich würde gerne noch sagen, dass ich allgemein von der, ich kam ja noch nicht zu Wort. So. ja, okay. Gut, da war noch einer. Du darfst. Ja, also ich fand's nämlich auch eigentlich, also ich weiß nicht, ich fand's krass, dass ihr es alle irgendwie so uncool fand. Ich fand's eigentlich ziemlich geil. Auch wenn es natürlich, ich glaube, niemand fand es uncool. Ich verstehe schon, worauf ihr hinaus wollt, dass es halt, es hätte mehr irgendwie so kreatives, cooles, neues Zeug geben sollen oder irgendwie so einzigartige Sachen, die man jetzt eigentlich nur hätte da machen können oder so. Hätte ich mir auch noch mehr gewünscht, wobei ich da das eine Moin Moin schon ganz gut fand, wo sie eine Hundehütte gebaut haben. Also Hundehütte in Anführungszeichen. Also aber insgesamt hat mir das alles sehr gut gefallen und es hat mich sogar eigentlich so ein bisschen zum Klimasland gebracht, weil ich fand das vorher irgendwie, mich hat das vorher nicht so interessiert. Mhm. Weil ich mag für den Klima, der ist cool, aber ich finde es immer sehr, wie soll ich sagen, ich denke immer, der stirbt einfach jeden Moment, während ich ihm zugucke. Weil einfach da irgendwas, so wie der das, weiß nicht, so viel Mehl kann man eigentlich gar nicht haben wie der Mensch. Und aber ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall, ich fand es irgendwie jetzt durch die Woche, nach der Woche habe ich mir dann auch so ein, zwei Sachen noch von dem Klimasand-Channel mit angeguckt, die ich dann ganz cool fand. Also die Idee ist, die Idee hinter dem Klimasand ist halt auch ziemlich geil und ich hoffe eigentlich, dass die Bohnen da noch öfter kooperieren. Mit denen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, niemand fand es hier irgendwie schlecht oder sowas. Nö. Es war halt einfach Luft nach oben. Wie gesagt, ich sehe das auch mehr so als Ausflug für die Belegschaft an sich an, wo man halt auch nebenbei da auf dem Hof noch mit das macht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das da eine Art Wiederholung geben wird. Ich glaube, die fanden das alle ziemlich gut. Also von beiden Seiten der Teams fanden die, glaube ich, beide ziemlich gut, so wie man das wahrnehmen konnte. Und das schönste Video ist eigentlich tatsächlich dieses 3,5-minütige Ferienlager-Trailer-artige Video, Best-of-Video, Zusammenschnitt, was auch immer. Wenn man sowas auf eine halbe Stunde oder sowas gebracht hätte, das wäre halt wirklich schön gewesen. Da bekommt man nämlich einen schönen Einblick, wie die Leute da sind, und auch mit den News zusammen kann man das ja im Background so ein bisschen sehen, wie die Leute da zusammen sitzen und was haben. Und da hätte man, glaube ich, halt mehr draufhalten müssen, aber ich kann halt auch verstehen, wenn die ja einfach nicht alle jederzeit vor der Kamera sein wollen. Ja, jetzt wo du gerade News sagst, das war auch sehr cool, dass sie die zurückgebracht haben für die Woche. Wurden zwar alle mit extremer Verzögerung dann erst hochgeladen, aber sowieso ein Format, was mir dann doch mittlerweile fehlt. Also sowas würde ich zumindest ein, zweimal die Woche wirklich gerne sehen. Ja, jederzeit. Ja, also ich fand's auch geil, das verflixte Klicks mit quasi mit direkt Zuschauern oder mit Publikum. Das fand ich auch witzig. Und was ich noch, es gab doch irgendwie auch noch, die haben doch noch so ein, was war denn das? Die haben es direkt im ersten Moin Moin, haben sie das angekündigt, dass sie da noch irgendwie was aufgebaut haben. Wo sie da irgendwie wie so ein Hindernisparcours oder sowas. Dieses American Gladiators. Ja, genau. Ist das mittlerweile schon irgendwo hochgeladen? Weil also das Fat nicht Joe auch hat gerade im Chat geschrieben, dass es jetzt auf dem Klimaland-Kanal anscheinend hochgeladen ist. Ach so, weil das würde ich nämlich gerne noch sehen. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und, ja, fand ich halt jetzt schade, dass es das nicht bei der Boden Feuerwehr rüspeln. Da hat ja Eddie hat ja nicht so viel Ahnung davon, wie eine freiwillige Feuerwehr passiert. Ja, Eddie ist mit dem Landleben, glaube ich, allgemein ein bisschen überfordert. Ja. Sind die eigentlich abends dann immer nach Haus gefahren? Oder ein paar haben ja auch da gezeltet, oder? Ja, teils, soweit ich das mitbekommen habe. Also ein paar waren dort, haben gezeltet oder in den Wohnwegen oder was es da gibt, gepennt. Und ein paar sind dann auch wieder nach Hamburg gefahren. Ja, wie gesagt, das ist halt überschaubar weit. Ja. Ich wollte noch kurz mein Highlight sagen. Das war, glaube ich, also Spiele mit Schmerz hat mir echt gut gefallen. Ich finde es ein bisschen schade, dass anscheinend jetzt keiner mehr will, außer Gino und Matteo. alle anderen abgesprungen. Aber das mit der mit den Strafen war auf jeden Fall schön kreativ. Das war mal was anderes und hat irgendwie Spaß gemacht. Also war schön. Ich hätte tatsächlich gehofft, dass Finn selbst mitmacht, aber... Ja, okay, stimmt. Hast du eigentlich recht, vielleicht hat es mit der Zeit... Eigentlich genau der Richtige und... Und hier, also ich meine, Hauke wäre prinzipiell auch der Richtige dafür und ansonsten der Brian vom Klimansland wäre eigentlich auch genau der richtige Chaot für so ein Format. Ja, gut, den kenne ich jetzt nicht, aber Finn hätte ich mir auch ganz gut vorstellen können. Ich glaube, der kann mit Schmerzen relativ gut umgehen. Hat ja genug Übung. Glaube ich auch, ja. Nee, was ja dann noch auf jeden Fall daraus entstanden ist, ist vor allen Dingen die Kritik, die wir gerade auch schon haben, so ein bisschen anklingen lassen. Ich muss sagen, ich sehe es negativer als ihr. Also ich finde, man hätte sich das inhaltlich komplett sparen können, bis auf ein, zwei Mini-Ausnahmen. Deswegen, also für mich muss das jetzt nicht unbedingt wiederholt werden, aber, und das sahen ja einige im Forum auch so, daraus ist ja dann die Diskussion entstanden, ob die Bohnen überhaupt das Feedback, beziehungsweise ja, ob die Bohnen das Feedback richtig aufnehmen, beziehungsweise ob sich der Kanal nicht an der Community vorbei entwickelt, sagen wir mal überspitzt formuliert. Wie habt ihr denn die Diskussion verfolgt? Gar nicht. Gut, tschüss, das ist richtig. 2 Punkte für den Kandidaten. Also, es gab ja im Forum gibt im Forum diesen Thread, nehmen die Bohnen unser Feedback richtig auf. Und ich hatte das am Anfang gar nicht so auf dem Schirm, dass es jetzt unbedingt was mit dem Klima ins Land zu tun hatte. Ach so, den kenne ich doch. Den ja, eben. Also, ich hatte also jetzt nicht unbedingt das Gefühl, das war jetzt direkt aufs Klima ins Land zugeschnitten, sondern generell. Ich habe mir da ein bisschen was durchgelesen und das war's. Also ich habe das jetzt nicht so extrem verfolgt, sondern nur so ein paar Posts gelesen. Also ich hatte auch das Gefühl, ich habe den Thread selbst jetzt auch nicht im Detail gelesen, aber ich glaube auch, dass der unabhängig davon doch schon früher da war. Ja, der ist daraus entstanden. Kann nicht sein, weil ich habe den schon seit Ewigkeiten abonniert. Also ich bin auch ziemlich sicher, dass der schon seit Wochen da ist. Aber guck mal in den Chat, bitte. Guck mal in die Städte. Stimmt. Vor 11 Tagen. Ja, okay. Ja, okay. gefühlt ist der länger da. Aber vielleicht gab es auch schon viel zu viele Tests ja, im Thema. Ja, glaube ich auch. Ich fand tatsächlich, also die Frage ist ja, ob dieser Thread, den ich tatsächlich eröffnet habe vor einiger Zeit, wo es um Kreativität und Spontanität und so ein bisschen ging, ich hatte das eigentlich nur in den Quoten-Thread mal geschrieben. Und dann meint jemand, hey, ja, bau da mal einen eigenen Thread raus. Und dann hat Tech-Intermezzo das alles verschoben entsprechend. Hatte ich das jetzt Gefühl, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen prätentiös, aber ich hatte das Gefühl, dass davon was angekommen ist tatsächlich. Weil man jetzt gerade durch die PlayerUnknown Battlegrounds-Geschichte und so jetzt so ein bisschen das mit der Spontanität so ein bisschen aufgreift. Also ich habe schon durchaus das Gefühl, dass praktisch alles, was geschrieben wird, gelesen wird und tatsächlich auch ankommt. Ich glaube eher, dass das interne Kommunikationsproblem dann halt sein könnte, okay, wer entscheidet jetzt irgendwas und wer hat auf dem Schirm, dass Person X diesen Thread gelesen hat und dieses Feedback aufgenommen hat und dann, ja. Wir sind dann wieder bei einer Kommunikationsgeschichte, da sind wir wieder ganz am Anfang. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon ankommt, wenn wir jetzt hier das Fass Timo aufmachen, dann war das eine Beleidigung? Kommen wir heute nicht mehr ins Bett. Timo, das Fass. Nein, so war das nicht gemeint. dann kommen wir heute nicht mehr ins Bett, aber ja, ich hoffe, dass da wieder Dinge sich entsprechend entwickeln und es da einen besseren Dialog vor allem gibt. Ich glaube vor allem, dass es hilft, so Feedback sachlich zu formulieren. Ansonsten sind ja viele Threads, die in die Richtung gehen, halt einfach meistens ja scheiße formuliert. Ja, also dass im Forum aktiv mitgelesen wird von Bodenseite, davon bin ich eigentlich die ganze Zeit auch schon ausgegangen. Jetzt bloß, weil eben kein Feedback von der Bodenseite kommt, habe ich trotzdem nicht geglaubt, dass es sie überhaupt nicht interessiert oder dass sie sich da nicht drum kümmern. Und wie du schon sagst, das mit der Spontanität, was ja dann von dir ausgegangen ist, also zumindest dieses eine Thema, was von dir dann ausgegangen ist, das haben sie jetzt die letzte Woche vielleicht ein bisschen übertrieben, ich sag mal, ja, offensiv, ja, wir sind ja so spontan und so weiter immer wieder betont, aber wenn sie dann dabei bleiben, immer mal wieder so eine Aktion zu machen, wie jetzt am Freitag, geht es auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung. Also keine Ahnung, ich will mir auf keinen Fall einbilden, dass es jetzt nur diesem Thread zu verdanken ist, dass es passiert, aber was du sagst, ich glaube, die lesen viel, viel mehr mit und das merkt man ja auch immer mal wieder, wenn dann irgendeine Bohne, gerade Olli oder Max oder dergleichen, die da mehr aktiv sind, auf einmal in irgendwelchen Off-Topic-Threads aufploppen und einen Kommentar ablassen. Also da wird schon, glaube ich, mehr gelesen, als man denkt. Ja, das kann schon sein. Also, nee, aber das ist mir tatsächlich jetzt gar nicht aufgefallen, oder ich habe tatsächlich gar nicht gecheckt, dass das wirklich, dass der Thread da mit dem Klimawandel zusammenhing. Das war für mich auch irgendwie jetzt neu. Das war, glaube ich, irgendwie hängt das natürlich alles zusammen. Also der Hauptkritikpunkt beim Klimawandel war ja fehlende Spontanität. Und dann ist halt dieser Thread daraus gebastelt worden. Und im Grunde diskutiert er ja also, den gleichen Inhalt. Sehe ich ja durchaus auch so. Ich fand nur trotzdem die Woche cool. Und eine Sache muss ich ganz dringend noch sagen dazu. Der Trailer für die Woche war super. Dieser Ferien, ich habe den übelst gerne gesehen. Ich finde es schade, dass der nirgendwo irgendwie auf YouTube oder so zu finden ist, glaube ich. Sondern nur auf Facebook oder so. Weiß nicht, wo sie dann... Die Einheitlichkeit dessen ist, glaube ich, nochmal ein ganz neues Thema. Ja, das habe ich bis heute nicht verstanden, warum dieser Trailer auf Twitter kommt und dann wird dieser mal bei YouTube hochgeladen. Die meisten gibt es aber nur bei Facebook. Und alles behind the scenes kommt dann bei Instagram. Ich weiß es nicht. Ja, verstehe ich. Das hat der Timo ja dann auch in dem Thread dann nochmal thematisiert oder sie hatten dieses Meeting oder was auch immer. Und was ich davon jetzt zumindest rausgelesen habe, war, dass sie an einer Lösung arbeiten, dass dieser ganze Social-Media-Kram dann auf einer Plattform irgendwie verfügbar ist. Also ich lese hier mal, Zitat, wenn die Technik mitspielt, haben wir hier bald was ziemlich Gutes am Start. Also wer weiß, wann es kommt, ob es kommt, aber also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil ich passe es auch, mir diesen Content aus diesen ganzen Social-Media-Seiten, mit denen ich nicht gut umgehen kann, zusammenzukramen. Es hatte ja auch im Forum schon mal jemand einen Thread eröffnet, in dem alle quasi die Links posten zu diesen Social-Media-Seiten, um das quasi alles an einem Fleck zu haben. Das fand ich dann schon mal ganz gut. Ich bin da irgendwie ein bisschen, also mir reicht das irgendwie aktuell als Zuschauer nicht mehr nur zu sagen, das klingt vielversprechend, da bin ich gespannt. Also irgendwie, das ist ja jetzt nicht seit gestern ein Problem. Ich würde irgendwie mal ein bisschen konkretere Sachen mir wünschen. Also nicht nur was wieder Spontanität angeht, sondern dass auch mit den Social-Media-Kanälen was gemacht wird, weil das ist, seit die diesen Schwachsinn auf Instagram angefangen haben, ist das Thema. Das findet doch niemand gut, oder? Was meinst du jetzt, die 15 Sekunden über? Nein, dass überhaupt der Content, also dass unterschiedlicher Content auf unterschiedlichen Plattformen verteilt wird. Das ist der größte Scheiß, ja. Ja, das ist sicherlich, also Mona gerade schon sagte, es scheint da jetzt ja eine Lösung sich anzubahnen. Ich meine, ich habe keine Zuschauerschaft, ich habe keine Kanäle, die ich bestücke. Meiner Meinung nach sollte es aber für Twitter, Facebook, Instagram und weiß der Kuckuck was Content-Management-Systeme geben, die einfach überall das Gleiche raushauen. Soweit ich weiß, nutzen die ja auch getimte Tweets und sowas ohnehin schon. Das merkt man immer dann, wenn irgendwas getwittert wird, was nicht im Programm ist. Weil irgendjemand Freitagabend einen Tweet vorbereitet hat, der dann Samstagmittag rausging, aber dann kommt das gar nicht. Könnte man vereinheitlichen, keine Frage. Ich kann natürlich aber auch verstehen, dass sie gerade auf wachsenden Plattformen oder neueren Plattformen wie Instagram und dergleichen versuchen, das so ein bisschen auszubauen und deswegen ja auch diese 15 Sekunden Übergeschichte da mehr oder minder exklusiv machen. Das dauert dann immer so eine Woche oder so, dann kommt das bei YouTube auch mal raus. Aber wie gesagt, ich glaube, wir driften jetzt hier gerade so durch die Themen durch. Zum Abschließen des Klimansland-Themas könnte man noch sagen. Ich sehe gerade in der Abo-Box Gadget Inspectors, Outdoor-Gadgets aus dem Klimansland. Wurde da wohl noch gedreht. Ich weiß nicht, das lief wahrscheinlich jetzt gestern oder heute auf dem Sender. Ich habe es noch nicht gesehen, aber das sieht zumindest treffend aus, passend. Ja, also gut, muss mal ganz kurz hier, ich sehe es hier im Chat bei uns. Klar, natürlich wollen sie damit erreichen, dass man alles abonnieren muss, aber ich finde es halt trotzdem scheiße als jemand, der nicht alles hat. Ich habe halt kein Instagram, ich habe auch nicht vor, mir Instagram zu besorgen, weil es für mich irgend so ein Kack ist, den irgendwelche Hipster oder junge Leute nutzen, die jünger sind als ich. Junge Leute, die jünger sind als Studenten ich. Und Fahrradfahrer. Studenten und Fahrradfahrer, ganz genau. Oh scheiße, ich bin beides. Oh Gott. Wow. Band. Ja, ich wollte, also Cyberblitzbin hat gerade geschrieben, schaut mal auf meine RBTV Social Wall. Und ich glaube, das ist das, was ich auch meinte. Das kann man auch übers Forum, also gibt's ein Forum Thread, Rocket Beans TV, Social Wall und da wird dann alles zusammengeführt. Also das ist schon mal eine super Sache. Ja, das Dr. Yoshi, das wäre nicht kapiert, der ist ja so ein Hipster, so ein Berliner Hipster. Hier der Link auch nochmal. Mir ist gerade Smart runtergefallen. Ja, sehr gut. Nee, für die Social Wall hatte ich mir tatsächlich sogar einen Bookmark gesetzt, Forum und es mir tatsächlich noch überhaupt nicht angeguckt. Aber ich bin gerade drauf, das sieht schon mal auf keinen Fall verkehrt aus. Das sieht sehr gut aus im Jetzt also. Klauen das die Bohnen und tun so, als wäre das ihre Idee. Ja, also ich sag mal so, da gibt's auf der Bohnen-Website Sachen, die sind schlechter vom Layout und von der Technik her. Ja, könnte man so sagen. Wir haben halt eine tolle Community. Ja. In der Tat, nein, ohne Frage. Das ist geil. Ich kann das hier nochmal einfach nur, damit das Lob nochmal kommt, weil ich habe es im Forum schon geschrieben, aber auch diese Beansgraph-Geschichte fand ich ziemlich gut. Also da gibt es immer wieder Leute, die richtig coole Sachen programmieren. Und wir hatten jetzt auch so in der Zeit von Beanstalk immer wieder auch Leute aus der Community zu Gast, quasi als Interviewgäste. Also wer irgendwie an so einem Projekt beteiligt ist aus der Community, der kann sich auch gerne bei uns mal melden und dann machen wir auch gerne mal wieder ein Interview mit euch. Ja. Mein Zwecki ist übrigens nicht alt. Bist du der Jüngste? Nee, Lukas. Nein, ich bin nicht der Jüngste. Bin ich nicht der Jüngste? Lukas und Max sind jünger als ich. Ich glaube, Max ist ein Tick jünger als ich, aber ich weiß es nicht. Und ich bin die Oma. Ja. Bist du das? Nee. Ich bin auf jeden Fall schon älter. Ja gut, die Oma. Die älteste Teilnehmerin hier. Ja. Ja, und ich bin auch gleichzeitig die jüngste Teilnehmerin hier. Ja. Siehst du, du bist gleichzeitig Oma und Enkelin. Keine Ahnung. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Wie bei Game of Thrones. Stimmt, Targaryen-Verhältnisse. Ich bin in Wahrheit ein Targaryen. Aber ja, ich bin Dr. Yoshi, aber ich bin dann wenigstens im Kopf oder im Geiste immer noch mindestens um 200, 300 Jahre jünger als Riblins. Manchmal bin ich mir nicht so sicher. Aber keiner ist so alt wie Bibala, Wondredi. Genau, niemand. Yes. Gut. Ja. Nein, ich gucke es mir gerade an. Also Social Wall, Daumen hoch. Ja, Social Wall sieht super aus. Komischen Trigger bei den Instagram-Posts. Bei mir kommt erst nur einer, dann klicke ich auf mehr Anzeigen, kommt ein zweiter, dann klicke ich nochmal auf mehr Anzeigen, dann kommen fünf. Weiß ich nicht. Ich möchte nochmal eine Sache sagen, weil es halt jetzt ist vorne ein bisschen, das hätte ich gerne vorhin gesagt, aber da waren wir gerade mitten in einem anderen Thema und ich wollte es nicht unterbrechen. Ich fand einfach im Chat vorhin die Game of Thrones Transfer-Gags sehr gut. Auch wenn ich die Serie gar nicht gucke, fand ich das trotzdem sehr lustig. Ja, der Trainer ist über Bord gegangen, war schon sehr, sehr gut, ja. Doom Design, das funktioniert nicht. Ich kann nicht rechtsig machen. Was wollt ihr denn machen? Den Usern die Möglichkeit geben, Links zu posten. Achso, ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Herzer wollte schon irgendwie einen Link posten. Grauen die User dann nicht, immer nur dieser Spam. Wo wir jetzt völlig Meta sind, wem haben wir das wunderbare Konfetti zu verdanken? Mir. Super. Super. Ob du das im Vordergrund oder das im Hintergrund meinst. Achso, ja, nee, das im Hintergrund nicht. Ich meine schon das, was sich bewegt. Ja, ich dachte, man braucht irgendwas, um zu differenzieren zwischen dem kleinen Hintergrund oder und dann, wenn wir live sind. Und das hat sich halt auch irgendwas bewegt. Ja, ist eine coole Idee gewesen. Früher war mehr Lametta. Ich habe die besten Ideen. Eigentlich ist das ganze Bild auch deine Idee. Das hat ja Doom Design dann nochmal überarbeitet, aber die Idee schon. Ich muss auch da sagen, lieber Doom Design, den Propeller vermisse ich schon. Ja, ich habe dir extra einen Propeller gegeben, weil du im Forum irgendwas dazu geschrieben hast. Dann habe ich gedacht, ja, das passt doch perfekt. Ich habe im Forum was dazu geschrieben. Irgendwie ging es um Hüte und dann hat jemand gemeint, hast du einen Propellerhut? Oh, und dann hat, glaube ich, Mevarit sogar ein GIF gemacht, wo du den aufhast oder so. Sind es begehrenswerte Hüte? Ja, es sind begehrenswerte Hüte. Ich dachte, wir wären wieder bei Apache-Helikoptern. Nun. Das ist mittlerweile hier auch ein einziger Circle Jerk. Ja. Das ist aber nicht so nett, Mo Morrison. Mein Kind ist eigentlich gar nicht groß, sondern einfach mein Kiefer. Natürlich. Ich habe auch eigentlich in Wirklichkeit wirklich kleine Augen. Ja. Das sind nur meine Wangen, die so groß sind. Nee, nächstes Mal habe ich ja schon gesagt, dann machen wir alle so ein Greenscreen und dann ersetzen wir unseren Kopf in der jeweiligen Figur mit unserer Facecam. Bitte nicht. Doch. Dann bei 2 Jahren. Ja, dann muss ich mich aber duschen und rasieren. Das wird gar niemandem auffallen. Duschen wäre sowieso mal gut, Flo. Aber nun ja. Irgendwann müssen wir keine Hose anziehen. So, jetzt genug der Witze. Keine Witze. Das mit der Hose, mehr. Das haben wir Spaß schon ganz am Anfang. Das ist verboten am Geburtstag. Genau. Jetzt kein Spaß hier. War weiter im Text. Gibt es noch irgendwelche Wünsche thematisch gesehen aus dem Chat? Sonst würden wir nämlich zu einem etwas weiter, ja, sagen wir mal, nicht direkt mit dem, ja doch, es hängt schon klar mit dem Boden zusammen, aber nicht direkt mit dem aktuellen Sendergeschehen zusammenhängt. Oha. Nee, Doom Design hat keine Leidenschaft. Doom Design macht alles nur für Geld. Ja, duschen ist immer gut. Ich musste ihm 2 Millionen Euro überweisen, damit er dieses Bild macht. Das waren die 2 Millionen, die ich der NDR-Crew abgeluchst habe. Hä? Was? Er redet im Wahn. Ja. Ich rede mit dem Chat. Das sind die Game 2 Millionen, die du NDA abgelumpt hast? Was? Naja, die NDA-Crew hat doch die Game 2 Millionen geklaut. Hast du das nicht gesehen? Nee. Achso, hast du nicht, bestimmt. Der hat ja Bone Out. Ja. Ja, das wäre nämlich unser letztes Thema. Ja. Ach, das ist unser nächstes Thema? Bone Out steht auf dem Plan. Das war die perfekte Überleitung. Ja, aber wir wissen immer noch nicht, ob noch Themen kommen. Wir haben das aber noch einen Vorschlag. Aus. Doch, Mo Morrison Bad? Schreibt, müssen die Bands immer bei Formaten und Sendungen vertreten sein? Ja. Generell finde ich es gut, weil wenn mindestens einer der Bands vertreten ist, weil ich die halt einfach am längsten kenne. Wenn beim Let's Play oder so ist mir das egal, aber wenn jetzt irgend so ein Showformat kommt und dann überhaupt keiner der Bands da ist, das heißt nicht, dass ich das Format irgendwie schlechter ansehe, aber mir fehlt irgendwie so diese hundertprozentige Identifikationsfigur, die sich einfach über die letzten 10 Jahre bei mir aufgebaut hat. Ich mag die neuen Gesichter auch alle, aber es ist irgendwie nicht... Also ich finde, jeder... Ich habe ganz oft das Gefühl, was auch dadurch bedingt ist, dass die Bohnen einfach verdammt viel Erfahrung mit... Also die Bands verdammt viel Erfahrung vor der Kamera mittlerweile haben, dass man ganz selten sagt, dass... Also Format X läuft und da ist einer der Bands dabei, dann sagt man, das war super, besonders Person X war gut, weiß ich nicht, Simon war in dem Format gut. Ich habe eher selten das Gefühl, dass man dann gleichzeitig sagt, da war jetzt keiner der Bands vorbei, das Format war schlecht, aber es fehlt irgendwie für mich persönlich so dann dieser sehr, sehr positive Faktor, je nach Format, also je nachdem, was läuft. Wenn überhaupt keiner da ist von den 4, die ich mit Abstand am liebsten mag von allen Leuten da, wie gesagt, einfach dadurch, dass ich sie ewig kenne, dann, also mir fehlt dann schon immer so ein bisschen was. Also du meinst, dass Sendungen ohne die 4 eher schlechter angesehen werden, jetzt so pauschal? Nee, ich glaube, dann ist das Feedback anders. Also, also mein persönliches Feedback ist dann anders. Ich sag ganz oft, oh, das war geil, dass Simon da dabei war. Ich sag aber leider selten, oh, da war jetzt Moderator nicht Ben dabei, das war eine absolute Bereicherung. Ja, Ben ist auch wirklich ein guter Moderator. Nee, also ich würde das auch greifen, was gerade auch Jay Toucher und Mo Morrison im Chat mehr oder weniger so geschrieben haben, dass der Sender halt mehr als das ist und ich ja auch wirklich von vornherein immer gesagt wurde, hey, wir wollen auch einen Sender schaffen, der mittelfristig, langfristig anderen, im Idealfall, wenn er groß genug ist, eine Plattform bietet. Und ich glaube, da gibt es viele gute Formate und also zum Beispiel so ein Freitag bin ich extrem froh, wenn quasi Florentin mehr oder weniger den Freitag in der Hand hat. Klar, jetzt gibt es natürlich sicherlich Leute, die Florentin nicht mögen, die haben dann sicherlich was? Verständlicherweise ein Problem damit. Auch die soll es geben. Ich kann es nicht verstehen, aber ja, auch das soll es geben. Ja, also ich finde es halt cool. Ich würde mir sogar noch mehr andere Formate darauf wünschen. Ja. Im Idealfall natürlich eine Welt, in der, weiß ich nicht, Klimansland und Bondra und weiß ich nicht, was noch alles für Leute alles halt da unter diesem Dach sind und Rocket Beans TV tatsächlich mehr die Produktionsfirma dahinter ist und die dann ihre die dann noch mehr Fokus auf Top-Formate wie Game 2, eine Art, weiß ich nicht, Bonjour Premium oder was man jetzt dafür Wunschvorstellungen haben könnte, legen können. Okay. Und dass halt einfach, ja, da mehr Ressourcen gebündelt werden können. Also bei mir ist es, oder ich sehe es so, dass ich, also ich hatte, mir ging es auch eine ganze Zeit lang so, dass ich eigentlich auch die, also da ging es mir eigentlich ähnlich wie Max, wie er es jetzt gesagt hat. Aber mittlerweile ist es eigentlich nicht mehr so. Es gibt sehr viele Leute jetzt von den Rocket Beans, die nicht die Bands sind und die ich eigentlich genauso gern sehe. Klar, hier wurden schon ein paar genannt, Florentin, auch im Chat, Schröck ist auch so jemand, den ich natürlich immer gerne sehe. Aber zum Beispiel auch Ilias finde ich halt zum Beispiel super sympathisch. Den finde ich immer gut, wenn er in der Sendung ist. Er ist immer super vorbereitet. Und ich mag die, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich mag die Art, wie er Beiträge macht oder schneidet oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was er da alles immer macht für, aber ja, also es gibt einfach mittlerweile auch sehr viele Leute außerhalb der Bands, die ich gut finde. Aber natürlich hast du bei den Bands dann eben immer noch dieses, diesen Nostalgiefaktor da drin, mit drin, genauso wie bei Colin, bei mir zum Beispiel, oder bei Dennis, die ich halt alle noch aus Giga-Zeiten kenne. Und ich finde es auch vor allen Dingen ein ganz anderes Thema, aber ich finde es auch vor allen Dingen immer wieder extrem erschreckend, wie krass sich Eddie verändert hat, seit er bei Giga mal angefangen hat. Aber okay. Optisch oder inhaltlich? Eigentlich beides. Sowohl als auch. Ja. Ja. Vom Leben gezeichnet. Von der Fahrrädern. Ist jetzt garstig. Also ich würde im Umkehrschluss eher sagen, dass ich lieber auf die Bands verzichte, als dass ich sie in einem Format sehe, wo sie spürbar reingezwungen wurden, wo sie keine Kompetenzen haben oder keinen Bock drauf haben oder sich nicht wohlfühlen damit. Klar, ein paar Sachen müssen sie machen, die sind nun mal die Chefs von dem Laden, die haben nun mal Verantwortung, die sie erfüllen müssen, und die müssen gewisse, gerade neue Formate und sowas, müssen sie einfach auch für die Außenwirkung müssen sie kommentieren, müssen sie moderieren. Aber wenn man richtige Leute dafür hat und immer, wenn man gerade auch mehr Netzwerk aufbaut und mehr Leute ranholen kann und sowas, dann ist es besser, Leute dahinzusetzen, die was davon verstehen und Bock darauf haben, als dass Eddie, weiß ich nicht, eine Sendung machen muss, die er offensichtlich nicht mag. Also ein Fahrradmagazin mit Eddie wäre der schlimmste Fall. Aber ist das für dich schon mal vorgekommen, dass du das Gefühl hattest, da wurde ein Ben besetzt, einer der Bands besetzt, obwohl er eigentlich nicht da reinpasst in das Format? Also da ist mir jetzt so spontan nichts, was mir da im Gedächtnis geblieben ist. Ja, also ich kann jetzt auch nicht sagen, so das ist jetzt, aber das war schlimm oder so. Ich weiß nicht, wenn sie halt in irgendwelche in irgendwelche Formate über den Tageslauf und irgendwelche Let's Plays geschmissen wurden oder so, wo sie spürbar eher weniger Bock drauf hatten oder dergleichen, dann, ja. Aber wie gesagt, es gibt jetzt keinen wirklichen Punkt, wo ich noch sagen würde, ja, das, guck dir das an, das war blöd. Aber wie gesagt, da will ich sie lieber, also ich will die lieber dreimal die Woche zu irgendeinem geilen Primetime-Format sehen, wo sie sich richtig darauf vorbereiten und so, als irgendwas. Klar, ich gucke mir auch super gerne Let's Play mit Simon an oder mit Nils oder auch, natürlich auch mit Eddie oder Woody, keine Frage, sicherlich, aber wenn es nicht zwingend notwendig ist, muss das nicht nur. Ich fand aber schon, dass es manchmal den Fall gab, dass ich das Gefühl hatte, derjenige, der es jetzt macht gerade, der es jetzt gerade moderiert, ob es jetzt, weiß ich nicht, Eddie oder halt, ja, wobei, ich glaube, das war dann fast eher noch Eddie, weil ich weiß jetzt nicht, bei wem das war, aber bei dem könnte ich es mir am ehesten vorstellen, dass man halt merkt, dass derjenige, der es gerade moderiert, nicht so richtig Bock drauf hat gerade. Ja. Das ist halt das, was ich dann immer so ein bisschen, weil man merkt zum Beispiel bei Eddie, wenn er jetzt PUBG spielt, da hat er einfach Lust, wisst ihr, oder wenn er irgendwie meistens, wenn er donnerstags Moll macht, ist es auch ganz lustig und ganz cool. Ja, aber also, es muss halt nicht sein, man muss sie halt nicht, also ich glaube, die sind auch selber ganz froh, dass sie nicht mehr alles machen müssen. Ja, also das sieht man auf dem Chat, steht Teddy Tatschau und schreibt, Hauptsache man merkt in Formaten, die Leute haben Bock, das ist wichtig, und Morrison schreibt, und was macht es für einen Sinn, einen der Bands einzusetzen, die partout keinen Bock auf irgendwas haben? Ja. Ich muss aber dann wieder widersprechen und sagen, ich finde es nicht erstrebenswert, aus dem Personenkult-Sender einen Nerd-Entertainment-Sender zu machen. Ich auch nicht. Das ist für mich die falsche Richtung. Ich glaube, die Personen sind aktuell das, über dass sich die Rocket Beans abheben. Die haben mittlerweile so eine Riege auch neben den Bands, haben wir eben schon gesagt, Schröck, Lars, Florentin, die da auch so reinkommen. Aber also ich gucke das nicht ich gucke es auch wegen dem Entertainment, klar. Aber vor allen Dingen gucke ich das, weil das sympathische Leute sind, die über Themen sprechen, mit denen ich was verbinden kann. Aber vor allen Dingen wirklich wegen den Leuten. Wenn ich keinen Bezug zu den Leuten hätte, würde ich, glaube ich, kein Rocket Beans gucken. Ich weiß, das ist jetzt nicht gemeint, dass man überhaupt keinen Bezug mehr hat, aber ich bin dann eher vielleicht ein Personenkult-Nerd-Sender. Das wäre so eher mein. Wobei dann der Sender langfristig gesehen nicht existieren kann. Naja, weiß ich nicht. Also sterben werden. ich denke mal so, keine Ahnung, mit 50 setzt sich kein Etienne mehr dahin und macht irgendwas. Also genau. Mit 50 setzt sich kein Etienne mehr hin und macht irgendwas. Ja, dann kommt halt die Rentner-Show. Ja. Nein, also. Ihr wisst, was ich meine, oder? Dass einfach auf den Schultern von den Vieren aber ich hab, nicht funktionieren kann. Naja, da bringen sie ja neue Leute. Das hat der Joschi auch gerade gesagt, dass man halt bei einem Personenkult, da braucht man halt mehr als nur die vier. Aber das ist ja jetzt schon so, dass dass es sich langsam in die Richtung entwickelt. Es gibt mehr als die vier, aber ich finde schon, dass man immer das auf so ein paar Gesichtern aufbauen sollte und auch wenn es dann halt andere Gesichter über die Zeit, im Laufe der Zeit dann werden, wenn man lange genug mit denen zu tun hatte. Ja. Ich meine, ich finde die Bands halt auch zum Teil wahrscheinlich nur so cool, weil ich die jetzt schon seit, weiß ich nicht, etlichen Jahren verfolge. Und das wird ja dann mit anderen Leuten auch so sein, wenn sie denn wirklich irgendwie vielleicht 20 Jahre jetzt dann bei Rocket Beans sind. Ja, das muss man sich mal vor Augen führen. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt der durchschnittliche Zuschauer war. 25 oder so, glaube ich. Vielleicht ein bisschen älter. Ja, ich glaube ungefähr Mitte 20 irgendwas. Ja, so zwischen 25 und 30 war es, glaube ich, ja. Ja, Giga gab es seit 2001. Und die Leute, also ich persönlich, ich habe Giga, glaube ich, das erste Mal 2002, 2003 eingeschaltet. Und man ist einfach mit denen aufgewachsen. Und ich rechne das dem Boden ja auch groß an, dass so Leute wie Schröck, Florentin, Lars, Andreas halt auch jetzt so einen richtig hohen Stellenwert bei mir haben. Aber ersetzen können sie das für mich nicht. Ich weiß nicht, wie dieser Wandel dann vielleicht vonstatten läuft, wenn einer der vier sagt, für mich ist On Air jetzt nichts mehr, ich bin jetzt vielleicht in dem Alter oder. Meinst du wie Budi? Ja, aber Budi ist ja, also der ist ja dann eher doch der Moderator. Ja, er ist immer noch da, ja. Also wenn, oder in einem Paper-Format. Also ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Also das ist wirklich sowas, wo ich auch sage, ja klar, natürlich, du wirst die Bands nicht wirklich ersetzen können, so rein vom Gefühl her, weil es einfach, selbst wenn die anderen dann 20 Jahre bei Rocket Beans sind, dann verfolgst du die Bands eben schon seit 35 Jahren, so nach dem Motto. Das ist dann, man kennt die halt dann schon, trotzdem immer noch länger und wenn sie irgendwann aufhören werden, wird es nicht, also für mich wird das nicht leicht, das zu akzeptieren. Wenn es dann soweit ist. Also ich denke mal, es ist keine Frage, dass wir ohne die vier jetzt hier nicht alle sitzen würden und schon gar nicht da draußen jetzt immer noch über 30 Leute wären, die sich anhören, wie wir darüber reden, was die machen. ich glaube aber, man muss weg davon, dass es nur die vier sind und es ist kein Personenkult, es ist eigentlich ein Gemeinschaftskult, mehr oder weniger. Ich meine, das hatte man damals bei Giga. Bei Giga gab es Leute, Giga. Und dann du sagst jetzt Hitler. Gab's noch Hitler? Das war auch Personenkult. Wow. Ja, Personenkult hat man damals bei Hitler. Genau, hatte man damals bei Hitler. Nein, hatte man damals bei Giga schon. Ich meine, da waren ja auch mit Jochen Domenicus, Barlow und all diesen Leuten waren ja auch andere dabei, die, glaube ich, Leute, die damals Giga geguckt haben, ähnlich gut oder genauso gut waren. Die sind jetzt nicht mehr dabei. Dann gab es bei Game One gab es immer Dauerbrenner und ja, Leute, die vor allem den Online-Bereich von GameOne.de bespielt haben. Trant, Chris Görnd, Wolf, Anne und dergleichen. Davon sind viele jetzt nicht mehr da oder kommen jetzt auch wieder. Jetzt gibt's zu der Rocket Beans Zeit, gab es am Anfang schon andere, als es jetzt wieder gibt. Ich glaube, das ist eher so ein Gemeinschaftsding und ich glaube, das ist natürlich auch wieder nur meine Meinung, ich glaube, das Wichtigste ist, was Rocket Beans TV immer von praktisch jedem anderen Sender der Welt hoffentlich abheben kann, ist, dass es das Gefühl gibt, dass es durch die Community und durch die Menschen, die dort arbeiten und dort die Sendung machen, dass es einen gesamten Handlungsrahmen von allem gibt. Dass es einen Rahmen gibt, wo es immer Verbindung zwischen den Formaten gibt, wo es immer ein Gesamtes gibt und eine gesamte Entwicklung gibt. Und dass es nicht wie bei ProSieben ist, dass die ein Mittagsmagazin haben und dann kommt eine eingekaufte Serie aus den USA und dann kommt ein, was weiß ich, und dann kommt ein Spielfilm und hast du nicht gesehen, sondern dass es diesen Rahmen gibt. Und ich glaube, dieser Rahmen ist das absolut Wertvollste, was dieser Sender hat. Und das ist der Grund, warum alle da sind. Und wenn der kaputt geht, ist der Sender ein solcher, dann ist nur ein normaler Sender wie jeder andere auch. Dann können sie irgendwas senden. Ja, das ist tatsächlich, das würde ich nämlich auch so sehen, weil das ja auch bei Giga damals schon so war. Und da würde ich dir an sich erstmal recht geben, aber trotzdem sehe ich es halt, natürlich sind die Bands trotzdem, haben die natürlich nochmal einen besonderen Stellenwert. So, also ich habe dazu jetzt ja noch gar nichts gesagt. so, ich müsste das jetzt mal das Wort erkämpfen. Ich finde es auch so, dass die Bands auf jeden Fall einen Sonderstatus haben, aber ich finde es nicht schlimm, wenn sie nicht in jedem Format dabei sind. Und ich finde, sie sind auf jeden Fall in ausreichend Formaten dabei. Also wenn man sich erstmal anguckt, wie viele Let's Plays Simon immer macht, also der macht ja fast nichts anderes außer Let's Plays. Also ich finde, da gibt es eigentlich genug Formate mit den Bands und sie haben sich ja auch genug Leute dazu geholt, die mittlerweile, ich denke auch bei vielen, ihr habt davon ja auch schon geredet, diesen Stellenwert jetzt sich erkämpft haben über die Zeit, dass sie eben auch sehr unterhaltsam sind, dass man sie gerne sieht, dass man sieht, oh, moin moin mit Florentin, klicke ich drauf. Oh, das und das mit Florentin, klicke ich drauf. Oder mit je nachdem, wer es halt für euch ist. Bei mir ist zum Beispiel, ich schaue mir auch alles mit Florentin an, mit Donny an. Also von daher sehe ich da jetzt gar nicht so das Problem. Aber was ich, wenn du jetzt von diesem Rahmen gesprochen hast, Lukas, findest du denn, dass die Community momentan halt so eine große Rolle spielt auf dem Sender? Könnte auf jeden Fall eine größere spielen, aber das war jetzt vielleicht auch mit der Community nicht sauber genug ausgedrückt. Der Rahmen, den ich eigentlich meine, ist, dass es das Programm Rocket Beans TV gibt und nicht auf Rocket Beans TV ganz, ganz viele Programmpunkte. Es gibt weiter eine Referenz und es gibt weiter im Idealfall einen Zusammenhang. Klar, das war auch, glaube ich, das, was die Anfangszeit so toll gemacht hat und warum manche der so ein bisschen nachweinen, völlig verständlich, gehöre ich im Zweifelsfall auch zu, weil da war halt irgendwie morgens moin moin, das lief schon meistens mit technischen Problemen an. Ich kann mich zurückerinnern, dass ich habe zu der Zeit gerade meine Bachelorarbeit geschrieben und ich hatte glücklicherweise mein eigenes Räumchen an dem Lehrstuhl an der Uni, an dem ich war, und habe morgens dann manchmal da mal moin geguckt, obwohl ich eigentlich hätte, arbeiten sollen. Und da war es halt das technische Problem. Du weißt aber, da fängt jetzt gleich dieses Rocket Beans TV an zu senden. Und die Sendung war eigentlich nicht Moin Moin, sondern da ging halt der neue Tag an Rocket Beans TV los. Und dann kam halt irgendwann jemand um 10:45 oder so mit einem handgeschriebenen Zettel ins Studio gestolpert. Und dann hat man versucht wir machen das und vielleicht spielen wir dann noch ein Let's Play. Wissen wir aber noch nicht, ob das klappt, weil wir wissen nicht, ob wir die Ecke mit der PlayStation aufgebaut bekommen. Da hatte man halt dieses Gefühl, okay, das ist alles zusammenhängend. Und das ist, glaube ich, dieser Rahmen, den ich meine, ich habe das jetzt schon so verstanden, aber so, ich wollte jetzt einfach nochmal so das Thema so ein bisschen erweitern. Ja. Also, weil wir auch darüber reden, okay, wie war es vielleicht am Anfang, wie ist es jetzt nach dieser Zeit oder wie hat es sich verändert? Und ich finde momentan eine der Sachen, die mich immer noch stört, ist, dass man nicht das Gefühl hat, dass die Community so groß eingebunden wird. Und ich meine jetzt nicht mit diesen fremdschämigen, weiß nicht, YouTube-Schalten oder Skype-Schalten oder sowas. Das meine ich nicht. Aber dass halt viel mehr früher so auf dem Chat eingegangen wurde, auf Twitter. Also ich meine, das kommt jetzt zwar auch manchmal noch so, aber ich weiß nicht, das hat irgendwie, es fühlt sich einfach anders an. Ich finde gar nicht so schlimm, dass es diese Richtung nicht so sehr gibt. Sondern ich finde eigentlich, die größere Sache ist eigentlich, dass es die andere Richtung gibt, nämlich den direkten Kontakt mit der Community von den Bohnen aus. Ich verstehe halt nicht, warum es nicht ein Blogpost oder Forums-Newspost oder wie auch immer man das löst, des Tages gibt. Also es sollte meiner Meinung nach, dafür gibt es ja eigentlich auch im Haus der Bohnen, ich nenne jetzt keine Namen, aber da gibt es Menschen, die haben diese Jobbezeichnung, also in deren Arbeitsbeschreibung steht, glaube ich, genau das drin, dass die einmal am Tag morgens um 10 Uhr, um weiß der Geier was, einen Post verfassen, in dem drin steht, hey, wir machen heute das, außerdem ist der krank, das heißt, wir müssen das verschieben und heute Morgen haben wir diese Tasse bekommen und weiß ich nicht was. Sowas, dass es diese Richtung gibt und morgens um 10 Uhr kommt der Post des Tages, der muss ja nicht lang sein, also muss ja kein Buch stehen, das liest ja hinterher sowieso keiner. Der muss, weiß ich nicht, 100 Worte lang sein und dann ist gut. Vielleicht ist er auch mal 150 Worte lang, vielleicht kommt auch mal ein Bild dabei, aber den muss es geben. Ja. Den muss es geben. Wir sind jetzt Lukas irgendwie gesprochen. Das Thema hat sich so ein bisschen verschoben, kann das sein. Ja, mach ja nicht, das nennt man niemals Konversationsfluss. Das habe ich dir letztes Mal doch schon erklärt. Ja, stimmt. Ich wundere mich nur, weil ich nebenbei im Chat lese und total überrascht war davon. Was? Du hast einfach nicht zugehört die letzten 10 Minuten, oder was? Doch, immer nur so sporadisch. Und ja, bitte keine Hate-Mails. Sorry. Aber. Also das meine ich jetzt nicht böse. Also ihr alle, die jetzt im Chat sind, die dürfen mir natürlich Hate-Mail schicken. Aber ich habe wirklich auf Twitch eine Hate-Mail bekommen von jemandem. Das war irgendwie vor ich weiß nicht, 3 Monaten oder so. Und ich habe mich seitdem halt nicht mehr mit meinem privaten Account eingeloggt. Und es war ganz schön heftig. Also mich hat noch nie jemand so beleidigt. Ich bin war schon ein bisschen geknickt. Wegen dem Beanstalk? Nee, ich weiß nicht, wer das war. Das war halt einfach jemand, der meinte, dass ich doch bitte im Autounfall sterben soll. Also es war schon richtig heftig. Ja, bitte nur Liebe. Okay, bitte ein bisschen Liebe in Form von Mails an Mona. Das war ganz schlimm. Hate-Mails nur noch an menschen@bonjour.de. Genau. Ja. Da geht so alle Hate-Mails hin. Sorry für die Unterbrechung. Wir machen jetzt Videos of Love. Genau, wir machen jetzt hier Videos of Love. Ja, wie macht man das Herz? Kleiner 3. Okay, das ergibt Sinn. Das sind Dinge, die Flo nicht weiß. Ich bin nicht so oft im Twitch-Chat. Bei YouTube aber auch, oder? Nee, da bin ich aber auch nicht so oft. Ja, in jedem Programm, der wäre egal. Wir haben die Listeners of Love. Ah, wunderbar. Schade, wir bräuchten jetzt irgendeinen total nervigen Sound, wann immer so ein Herz gepostet wird, der dann in der Aufnahme hinterher zu hören ist. Flo, dein Einsatz. Nee. Was auf dem Soundboard. Ja, Soundboard ist Angrund auf dem DS. Boing, boing, boing, boing. Das würde ich nie machen. Nie. Genau. Oh, also ihr habt gehört, Beatsong heute ohne Outro. Achso, na gut, das Outro gibt's vielleicht. Aber das ist ja natürlich, das ist ja kein, nee, das mache ich ja anders. Das wird live eingesungen. Genau. A cappella. Ich mache die Geräusche alle mit dem Mund. Nicht ja, nur genau. Mit dem Mund. Okay, hatten wir das Thema jetzt abgeschlossen? Weil ich habe vorhin noch gesehen, dass Cyberblitz mir nur noch ein anderes Thema vorgespannt hat. Welches Thema war es denn? Ansonsten. Es ging um Live-Content vor 17 Uhr. Oh. Also, was sagt ihr eigentlich zum Wunsch nach Live-Content vor 17 Uhr? Bin ich der Einzige, der den Start der Live-Strecke ab 18 Uhr gut und passend findet? Dazu kann ich schon mal sagen, also vor 17 Uhr, ich bin sowieso bis 17 Uhr nicht zu Hause, von daher ist mir das jetzt nicht so wichtig, aber so ab 17 Uhr, wenn wirklich jeden Tag ab 17 Uhr was live kommen würde, wäre das schon geil. Ja. Ja, also ich kann mich da auch nur anschließen, weil ich ja irgendwann zwischen 17 und 18 Uhr normalerweise nach Hause komme, deswegen hilft mir das nichts, wenn da vorher Live-Content ist, den kann ich unter der Woche eigentlich nie sehen. Ich glaube, es geht eher darum, eine gute Verteilung des Live-Contents und eine interessante Verteilung und auch variablere Verteilung des Contents über die Woche zu finden. Zum Beispiel jetzt den Sonntag finde ich wieder ganz interessant, weil ich heute Nachmittag noch angeguckt habe, ob heute Abend irgendwas läuft. Heute Abend läuft gar nichts, also da laufen Wiederholungen. Hätte man halt einfach, ja und wir natürlich, also ich meine, natürlich haben sie nur für uns diesen Slot jetzt freigehalten. Ja. Das versteht nicht. Nein, aber man hätte zum Beispiel vorher angefragt bei Schröck. Diese hat eigenhändig den Sendeplan freigeräumt. Und er hat es dann noch seine Leber geschenkt. nein, aber ich glaube, man hätte die beiden Sachen, die wirklich neu kommen dieses Wochenende, nämlich einmal Almost Daily und einmal One-on-One, hätte man zum Beispiel dann einfach mal spontan auf die beiden Tage verteilen können, auf 20 Uhr. So ist jetzt einfach mal Sonntag 20 Uhr wieder nix. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, kommt tatsächlich eine alte Folge Kino Plus. Was auch sonst. Das ist die Standardkonserve. Das ist immer dieselbe oder was anderes. Immer dieselbe. Einfach immer. Die 35 oder was. Obwohl das wäre schon wieder richtig lustig, wenn sie das bringen würden und jedes Mal irgendwie, da gab es doch auch so ein großartiges Podcast-Format mit Florentin. Der hat mit irgendjemandem zusammen immer eine Last Folge. Last September in Monaco. Genau, Royal Pain, Staffel 6, Folge 7, glaube ich. Genau. Und wenn es dann eine alte Kino-Plus-Folge gibt, die jemand dann immer jedes Mal neu aneinander schneidet, einzelne Szenen raus entfernt, rückwärts abspielt. Oder den Ton austauscht. Man zeigt die Folge, wo Andi mit dem Unterhemd da war. Oh, ja. Schämt er oh, ja. Sich ja immer noch schön. Für. Oh ja, sehr schön. Oder mit dieser unmenschlich kurzen Hose. Was war das eigentlich? Keine Ahnung. Ja, er hat sich immer so mit anziehen. So, heute gehe ich mal im Unterhemd zur Aufnahme. Oder die Folge, wo Eddie nur in den Laptop guckt. Oh ja, die war auch gut. War auch ein Highlight. Also, ich müsste mal kurz auf Toilette. Ich lasse euch mal quatschen und komme dann wieder. Du bist entschuldigt. Danke. Wir reden einfach mit dem Chat, wir sind voll interaktiv. Ja. Wir gehen auf die Community ein. Es gab einen Wunsch im Chat, den muss ich kurz erfüllen. Ich hasse mein Leben. Okay, sehr gut. Das habe ich natürlich auch selbst gemacht. Also es war jetzt nicht vom Soundboard, das habe ich jetzt gesagt. Was hast du noch RBTV-bezugmäßig auf dem Soundboard? Also jetzt auf, also so quasi Schnellzugriff habe ich nur noch, da muss ich lachen von Eddie, ein Keulen von Simon, Pisten mit dem Bagger. Also die Sachen aus unserem Intro. Was? Also die Sachen aus unserem Intro. Ja, so ein bisschen, ja. Mit Abstand der Beste dieser Gruppe habe ich noch. Mona macht die Funke auf. Oh, das wäre so gut. Was soll ich rausholen? Ich habe nichts gesagt. Nee, Biene hat geschrieben. Ich so, oh ja, hau raus. Ich weiß nicht, was ich... Nee, ich glaube Budi. Nee, Budi habe ich ja schon gerade. Ja, yeah, eben. Oder? Mit Abstand. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Oh, wunderbar. Chatbespaßung per nicht vor allem Soundboard. Wo wir jetzt schon bei Sounds manipulieren. Hier gibt es kein Soundboard. Bitte gehen Sie weiter. Wo wir schon bei Sounds und Manipulieren und Kino Plus sind, es gibt irgendwo bei YouTube eine der besten Sachen, die ich mal im Rocket Beans Zusammenhang gesehen habe. Gibt es einen Ausschnitt aus einer Kino Plus Folge aus einer alten, wo jemand einfach, ich weiß nicht, alles einfach nur auf 0,75-facher oder 0,5-facher Geschwindigkeit abspielt. Und es klingt einfach so, als wären die Jungs so unfassbar besoffen. Das ist einfach ein richtig großer Spaß, also, dass man findet irgendwie. Da hatte irgendwie noch so einen literarischen Quartett oder sowas im Hintergrund dazu gemacht. Das war sehr lustig. Ach ja. Welche Folge ist da mit dem Unterhemd denn nochmal? Meine Fresse dort! Ich muss mal festen mit dem Bagger! War wohl im Sommer irgendwann. Das mit den Fisten? Das vielleicht auch. Ja, ist ja bei so wenig Kleidung. Also schnell, sag ich mal. Nee, also das war echt, ja. Wo stammt das mit dem Fisten denn her? Das war aus einer Bonjour-Matz, wo Eddie und Nils die Dings ausgeliefert haben, die Shop. Ja, beste Matz aller Zeiten. Okay. Late Nights Feeling. Ich wollte sagen, das war so dermaßen die geilste Matz aller Zeiten. Ich bin zurück. Hattest du die Funke aus? Habt ihr irgendwas gehört? Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Vielleicht. Hat der Hund auch Push to Talk gedrückt? Ja, wir haben mit dem Hund geredet zwischenzeitlich. Der hat uns alles erzählt. Oh, waren meine ganzen Geheimnisse. Ja, aber er versteht so schlecht Deutsch. Ja, tja. Aber hello, immerhin endlich ein kompetenter Gesprächspartner. Hello, Doc. Wow. Ja, die sind ja sonst nur Affen oder wie es. Okay. Wo wart ihr? Ich habe irgendwas von Fisten gehört. Dann hast du nichts verpasst. Meine Fresse dort! Ich muss mal Fisten im Bagger! Perfekt. Naja, Flo hat die Zeit mit seinem Soundboard überbrückt und den Chat bespaßt. So, wollen wir weitermachen? Was ist denn unser nächstes Thema? Wir hätten noch das Bone-Out auf dem Programm stehen. Ja. Kurz zur Erklärung. Das ist ein Phänomen innerhalb der Rocket Beans Community. von dem nur Max befallen ist. Nein, von dem ich wirklich, ich würde fast sagen, den kompletten Juni und ja, einen großen Teil des Julis jetzt auch befallen war. Ich hatte irgendwie trotz vorhandenen Contents nicht das Bedürfnis oder das Gefühl, unbedingt Rocket Beans einschalten zu müssen. Ich war dann auch, glaube ich, zweimal nicht beim Beanstalk dabei, weil ich halt einfach nichts gesehen habe. Also in der ganz schlimmen Zeit des Bone-Outs habe ich, glaube ich, wirklich in 3 Wochen keine einzige Minute Rocket Beans geschaut. Ich wollte mal fragen, ob ihr sowas auch schon mal hattet, dass ihr irgendwie, weiß ich nicht, Content der Bohnen halt zu einer bestimmten Zeit nicht aus Zeitgründen, sondern aus anderen Gründen einfach nicht verfolgen wolltet. Und ja, wir könnten ja mal darüber sprechen, was das für Ursachen hat. Ja, also kenne ich auf jeden Fall auch. Ist mir zum Beispiel letztes Jahr so um Weihnachten, wo dann jetzt nichts Neues mehr kam, aber halt da waren ja auch noch ein paar so aufgenommene Sachen, die habe ich dann auch nicht mehr so wirklich begeistert verfolgt. Da brauchte ich wirklich auch mal so eine kleine Pause. Und generell, aktuell ist es zum Beispiel bei mir so, ich traue es mir ja kaum zu sagen, aber aktuell ist es zum Beispiel bei mir so mit Kino Plus, dass ich Kino Plus irgendwie nicht mehr gucke. Weil ich es irgendwie zu viel gesehen habe oder keine Ahnung. Okay. Ja. Also ich würde sagen, dann können wir es auch der Reihe nach machen, damit Stefan dann auch zu Wort kommt, sicher und Flo nicht wieder reinfällt. Nö. Nein, ich finde das gut, wenn wir es einfach der Reihe nach machen. Kann man ja auch, ist ja auch sinnvoll. Reihe nach im Teamspeak? Ja, genau. Okay. Ich kann mich dem auch in gewisser Weise logischerweise anschließen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt an einem Bone-Out irgendwie groß liegt, sondern dass einfach Format halt dann so ein bisschen ihren Reiz verlieren, wenn man sich jetzt nicht groß interessiert. Zum Beispiel, klar, Kino Plus hat man früher immer geguckt, weil, boah, das war das. Rocket Beans TV hat jetzt ein Kinoformat und hey, cool und super und das war lange halt immer Kult und gucke ich halt auch nicht mehr, so kaum. Ich habe es immer nicht viel geguckt, weil ich jetzt kein übermäßiger Filmfan bin und selten ins Kino gehe und dergleichen. Es gibt auf jeden Fall solche Formate, die dann halt irgendwann ihren Reiz verlieren. Und ich habe es auch oft tatsächlich, dass ich dann halt, ja, wenn es momentan irgendwie passt, so mit Chatuel war es jetzt zuletzt, habe ich eigentlich immer nur mittwochs dann Rocket Beans TV wirklich ganz gezielt angemacht. Ich würde sagen, das wechselt auch so ein bisschen mit den Formaten alles und irgendwann laufen sich halt Sachen dann auch als Format dann mal ein bisschen tot. Ja, die Sache ist, weshalb ich das halt so interessant fand, persönlich bei mir, dass ich das gar nicht irgendwie begründen konnte. Ich habe das auch jetzt aktuell immer noch so ein bisschen. Ich bin zum Beispiel, ich finde Bada Binge als Format großartig. Ich finde Schröck und Donny super. Mich interessiert das Thema, ist quasi mein Haupthobby neben RBTV sind Serien. Und ich komme trotzdem, also ich weiß nicht, ich kann mich selbst nicht dazu bewegen, auf den Rocket Beans-Kanal zu gehen und ich weiß nicht, bei welcher Folge ich jetzt bin, 9, 8, 9 oder so, auf das Video zu klicken und das zu schauen. Ich bin einfach komplett abgelenkt und das hatte ich bei den Pen & Papers, also vor allen Dingen bei dem Animus Squad Pen & Paper auch. Also ich habe jetzt anderthalb Stunden davon gesehen, habe da aber glaube ich 4 Stunden für gebraucht, weil ich halt immer wieder pausiert habe und mich einfach überhaupt gar nicht, also ich hatte zwar Bock da drauf, aber ich konnte mich nicht motivieren selbst dazu, das jetzt am Stück mal durchzuziehen, weil dann immer irgendwelche andere Sachen dazwischen kamen, die nicht unbedingt wichtiger waren, also es war halt irgendwelche Ablenkung. Ich weiß nicht, es kann natürlich sein, wie du sagst, Flo, dass es wirklich Kino Plus ist, was bei mir auch deutlich weniger geguckt wird. Also ich habe jetzt mal die Folge mit Tom Blaschia und Ken Duke noch mal komplett geschaut, aber meistens ist, dann eher, gar nicht gesehen. Ist es dann eher so ein Durchseppen. Ich dachte, vielleicht hätte irgendjemand von euch da so eine Idee oder vielleicht Leute im Chat auch, die schon mal was Ähnliches erlebt haben, wie man da wieder rauskommt. Ja. Jetzt lass den armen Stefan mal reden. Okay, nee, Stefan, schon alles gut. Ich wollte bloß sagen, bei mir, also ich habe das auch jetzt schon zweimal gemerkt, dass ich das auch so um Weihnachten rum habe, wie es Flo eben erwähnt hat. Dann ist ja dann die Woche vor Weihnachten, wo schon ein bisschen weniger ist, zwischen den Jahren, wo eigentlich quasi gar nichts Neues kommt. Und dann so langsam wieder in so das Gewöhnliche reinzukommen. Also ich schaue sowieso oft sehr gezielt Rocket Beans. Ich schaue dann wirklich nur die Formate, auf die ich Lust habe. Und so Let's Plays oder so schaue ich ganz selten mal, höchstens wenn mich das Spiel interessiert, aber auch so in diese Formate, die ich eben schaue, dann wieder reinzukommen nach so einer Pause, nach einer längeren Pause, wo dann eben nichts kam, oder auch nach einer Sommerpause, wie jetzt bei Kino Plus, wobei da jetzt aktuell war es bei mir jetzt nicht so, aber nach so einer Pause dann wieder reinzukommen, bei Chatduell zum Beispiel war es bei mir so, dass ich dann, wie die neue Staffel angefangen hat, die ersten 2, 3 Folgen, wenn überhaupt, on demand irgendwann mal geschaut habe. Und ich habe so auch das Gefühl, bei mir ist es dann wirklich so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 4 Wochen auf einer einsamen Insel bin, ohne Internet, ob ich danach dann überhaupt wieder reinkommen würde, wäre wahrscheinlich eher schwierig. Oder ob ich dann, ja, normales Fernsehen schaue, sage ich mal, Netflix, was auch immer. Aber ist ein bisschen andere Ausprägung wie bei euch. Naja, bei mir war es ja so, dass ich ja mehrere Monate quasi untergetaucht bin. Also das war nicht nur vom Sender, dass ich mir fast eigentlich kein BTV mehr angeschaut habe in der Zeit, sondern auch im Forum dann nicht mehr aktiv war. Und also das lag natürlich auch daran, dass ich dann jetzt nach Irland umgezogen bin. Und das war dann einfach irgendwie schon so eine Umstellung. Und dann, also ich glaube, es liegt schon irgendwie so an, auch an Umweltfaktoren, sage ich mal. Aber da habe ich wirklich fast nichts geschaut und ich war auch irgendwie gar nicht interessiert. Ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass mir dann was gefehlt hat in der Zeit. Aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, ich werde jetzt einfach wieder reinkommen. Also jetzt nicht nur wegen Beanstalk, aber es hatten sich ja schon die einen oder anderen die Frage gestellt, ob ich irgendwie verschollen bin oder ob ich überhaupt jemals wieder komme. Aber es hat eigentlich ganz gut getan. Also einfach mal nichts zu gucken, nicht auf RBTV zu gucken. Also ich schaue eigentlich fast eh selten was live. Einfach weil es auch in den Tag nicht reinpasst und das ja auch Zeit verschoben ist für mich eine Stunde. Das macht dann manchmal schon viel aus. Und ich schaue mir eigentlich fast nur On Demand an. Ja, ich meine, das reicht mir eigentlich auch. Aber momentan schaue ich eigentlich super viel. Also es kommt mir gar nicht so vor. Es ist quasi, man schaut dann eine Weile nichts und dann ist man wieder so, also so kam ich halt wieder raus, dass ich mir es einfach wieder angeguckt habe und dann hatte ich wieder Bock drauf. Also das war jetzt kein therapeutischer Prozess. Also Max, ich kann nicht beruhigen. Ich glaube, das geht dann auch irgendwann wieder. Nee, aber insgesamt guckst du mehr oder weniger als vorher, Mona? Also die Sache war, dass, also als ich angefangen habe, also als der Sender gestartet ist, dann habe ich ja noch studiert und da hatte ich ja sau viel Zeit. Da habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben und so. Aber ich war arbeitslos, als der Sender gestartet ist. Und da habe ich sau viel geschaut, auch vor allem live geschaut. Und ich hatte halt auch vor allem das Gefühl, jeden Tag kann irgendwie was Neues passieren. Also da sind wir wieder so bei der Spontanität oder so. Und da gab es halt so Momente, wo man unbedingt irgendwie ein Teil davon sein wollte. Und jetzt ist natürlich alles so durchgetaktet, mehr oder weniger. Also ich denke mal, sie wollen da jetzt auch ein bisschen wieder von weggehen. Aber also ich schaue auf jeden Fall weniger als ganz am Anfang. Aber ich versuche doch eigentlich das meiste als WED nachzuholen, was mich interessiert. Also ich schaue eigentlich sehr viel Let's Play. Ich schaue auch sehr viele von den Entertainment-Formaten. Also für mich hat RBTV eigentlich schon viel zu bieten, sag ich mal, von den Themen her. Ja, und es ist vor allem auch einfach jede Woche ganz viel Content. Also ich habe halt auch einfach oft das Problem, dass ich es kaum irgendwie in die Woche unterkriege. Und jetzt zum Beispiel, also jetzt ist Pen and Paper, habe ich mich auch total drüber geärgert, dass ich es nicht sehen konnte, aber ich habe dann, also es gibt ja manchmal Sozialleben, das soll ja vorkommen. Deswegen. Sozial was? Ja, genau. Nein, ich glaube, ich weiß nicht, wie das ist, aber grundsätzlich auch bei allen anderen Hobbys oder auch bei Freundschaften oder Beziehungen oder weiß der Geier was. Ich glaube, da gibt es immer Phasen, wo man was man immer geliebt hat und was man immer gerne gemacht hat, einfach mal eine Zeit lang jetzt nicht hundertprozentig toll findet. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Rocket Beans TV eigenes Ding ist. Ich glaube, das ist einfach, wenn man Sachen sehr lange macht und sich sehr lange mit Sachen beschäftigt oder so, dass es einfach irgendwann auch mal eine Phase gibt, wo es halt dann nicht so ist. Ja, das glaube ich auch. Weiß ich nicht. Ich bin jeder, der schon das Pech hatte, sich mit mir darüber unterhalten zu müssen, weiß, dass ich ein sehr großer Musikfreund bin und sehr viel Zeit damit verbringe, tatsächlich Musik zu hören oder Musik zu machen, mich allgemein mit dem Thema extrem viel beschäftige. Auch da gibt's einfach Tage, wo ich mal einfach tatsächlich mal keinen Bock habe, Musik zu hören und fast keine höre. Das soll es geben. Ich glaube, das trifft auf mehr Hobbys und auf mehr Sachen im Leben zu, als jetzt Rocket Beans TV, ne? Ja, klar. Und ich würde auch, also ich würde dir vor allem auch in dem Punkt recht geben, dass es verdammt viel mittlerweile irgendwie mit dem kurzen Zeitfenster, was man so an Freizeit jeden Tag hat, muss man eben viele Sachen unterbringen. Und es wird dann manchmal schwierig, alles zu gucken, was auf Rocket Beans TV so läuft. Und dann hat man natürlich auch so seine Favoriten und seine Sachen. Und das ändert sich dann halt über die Zeit und manchmal ein Format wie Kino Plus, was ich ewig lange immer eigentlich jede Folge geguckt habe, macht bei mir jetzt halt erstmal Pause. Ja. Bei mir hat's Pause gemacht und ich habe jetzt gerade gestern oder vorgestern mir dieses kleine Spezial angeguckt zu der 70mm Vorführung im Savoy. Absolut empfehlenswert, wenn das jemand noch nicht gesehen hat, absolut empfehlenswert. Und dann habe ich tatsächlich danach auch angefangen, einfach die Kino Plus Folge mal zu gucken, weil war zufällig dann wieder in Bestbesetzung und hat mich auch gerade mit Dunkirk und so interessiert thematisch, deswegen, ja. Ja, die guck ich vielleicht auch noch und wieso Kino Plus Ich kenne auch Leute, sag ich mal, die Kino Plus eigentlich immer nur dann überhaupt in Erwägung ziehen zu gucken, wenn Andi dabei ist. Ja, da sind wir auch wieder bei, da sind, haben wir jetzt wieder einen Kreis geschlossen mit den Bands. Also da, ne, da machen andere Leute eventuell auch was aus. Deswegen, ja. Ja. Max, haben wir dir geholfen? Ja. Schon so ein bisschen. Nein, ich bin ja auch schon wieder mehr drinne. Ich habe nur wollte halt nur generell mal über das Thema sprechen, weil wir hatten das halt in unserer PN mal ein bisschen diskutiert. Ja. Und ich denke, vielleicht geht's ja auch anderen. Sei mal ein bisschen, also ein bisschen professionell bitte, ja. Nenn das mal nicht PN, sondern Redaktionsplan. Also, ja. Genau. In so einem Meeting. Wir müssen haben Meetings. Okay. Nee, ich dachte halt, das wäre irgendwie was vielleicht auch irgendwie den Zuschauerschwund über die Zeit irgendwie, dass man da einen Bezug drauf ziehen könnte, dass vielleicht anderen auch mal so gegangen wäre. Aber anscheinend bin ich der Einzige, okay. Nö, bist du nicht. Also ich glaube, ja, das geht allen ja so irgendwann. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mit Zuschauerschwund zu tun hat, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine... Ups. Hast du gewürfelt? Ja, ich erwürfe meine Münze. Antworten. Im Dienstag. Ja, nee, jetzt war eine Münze. Neues Thema. Das war Teil der Dienstag-Million. Ja, wie aber werden die drei Andis richtig geschrieben? Andi, Andi mit IE und Andi mit Y. Wer schreibt denn Andi mit IE? Keine Ahnung. Hm. Cyberblitzbirne. Also für mich gibt's Andreas, Andi mit I ist unser Kino Plus Andi und Andi mit Y ist Andi Strauß. Ja, ja. Also, können wir so stehen lassen. Frage ja beantwortet. Die Frage oben kam noch, was wir von 101 halten. Hatte ich. Habe ich ja schon beantwortet. Finde ich doof. Fand ich immer großartig. Hat sich aber jetzt auch, also ich meine, da sind wir wieder bei dem Thema, hat sich auch jetzt so ein bisschen halt dadurch, dass es zum ganz regelmäßigen Format wurde, so ein bisschen natürlich dann an Exklusivität und Überraschung verloren, keine Frage. Aber ja, deswegen ist es nicht schlechter geworden, also ich finde es nach wie vor gut. Ja, aber gerade bei so einem One-on-One, ich war auch sehr überrascht, dass sie das dann wirklich jede Woche oder so gut wie jede Woche eine neue Folge bringen. Irgendwie fand ich es da vorher schon absehbar, dass ich das dann wirklich relativ zeitig totläuft mehr oder weniger, weil die Gesprächsführung oder die Gags von Nils, die zielen ja dann doch immer wieder aufs selbe Thema ab oder immer wieder in dieselbe Richtung und es ist dann sehr redundant, die einzelnen Folgen zueinander. Ich glaube tatsächlich, das ist so auch so ein bisschen Problem von so einem etwas vorherrschenden Reaktionismus innerhalb der Leitung, Sendeleitung und sowas von Rocket Beans TV. Man hat halt irgendwie festgestellt, so hey, Es lief nicht so cool zum letzten Jahresende. Ja, wir brauchen jetzt eine Evaluation, dann machen wir es besser. Und dann kam halt raus, so, oh, Formate wie One-on-One und sowas werden total gerne gesehen. Da machen wir davon jetzt 15 Folgen. Ja. Ich glaube, das ist so ein Verhältnismäßigkeitsproblem. Ja. Aber ja, das, also würde ich, also ich würde, ich habe vorhin direkt danach, also nach der Frage direkt gelesen, einer hat gesagt, ja, kommt zu oft, ist nicht mehr besonders so. Und genau das ist eigentlich das Problem. Weil, weiß ja nicht, wie ich schon gesagt habe, es läuft sich halt einfach tot irgendwann. Ja, okay, aber ich glaube, das ist grundsätzlich halt ein Problem der Medienlandschaft an sich. Irgendwas funktioniert gut, die Quoten sind gut, die Leute geben gutes Feedback, dann wird davon staffelweise produziert und dann wird nach Staffel XYZ wird halt gesagt, ja, okay, Quoten sind jetzt so weit gefallen, setzen wir ab. Ich muss auch sagen, dass ich Nils, das ist einfach, ich mag es auch irgendwie nicht so. Weil ich finde Nils super und ich finde auch diese Art super, die er manchmal hat, dieses, dass er einfach so ein bisschen rumspinnt und sich irgendwelchen Mist ausdenkt. Manchmal aber dieses, ein bisschen. Ja, aber das dieses, auch naja, er hat ja verschiedene Arten davon, sag ich mal. Und das, was er halt in One-on-One macht, das ist halt was, wenn er im normalen Gespräch ist, dann bringt er das nicht so auf, sag ich mal. Dann erzählt er halt irgendwelchen Quatsch, aber nicht in dieser Art und Weise. Aber auf jeden Fall finde ich das halt, weiß ich nicht, das ist so konzentriert und mal 30 Minuten, das geht mir einfach nach sehr kurzer Zeit schon auf den Sack. Das ist einfach so, weil es irgendwie dann, weiß ich nicht, es kriegt dann irgendwie, das hat für mich dann nicht mehr so den Unterhaltungswert. Da höre ich Nils lieber normal zu, wenn er halt hin und wieder mal so einen Gag einstreut. Nein, also ich liebe Nils und ich könnte ihm stundenlang über Flussdelfine zuhören, aber klar, du kommst, ja. wenn du 5 Folgen One-on-One am Stück guckst, hast du danach einen Hirnschaden, ja. Nee, ich bin, wenn er irgendwie erzählt über Flussdelfine oder irgendwelche Bergelefanten, das finde ich lustig, aber wenn man halt, wenn er dann irgendwie so eine versucht, so eine Person zu verkörpern und das ist, weiß ich nicht, das ist irgendwie dann schon zu viel, das ist dann Overkill irgendwann. Naja. Ja. Ist halt, so sehe ich es halt, ist für mich so persönlich das Problem an dem Format. Ist ja auch okay. Dann lieber Andy und Nils als normal ins Almost Daily Setting setzen und sich gegenseitig hassen lassen. Weil sie schon so lange zusammenarbeiten. Nun, dann wären wir soweit mit unseren normalen Themen durch. Wir hätten jetzt noch so 2-3 Sachen auf der Liste stehen, was sich halt auf uns quasi nur bezieht, also auf ein Jahr Beanstalk. Yay! Genau. Also der Circle Jerk Beanstalk ist jetzt quasi eröffnet. Wir wollen einfach mal, glaube ich, so ein bisschen allgemein mit so 2-3 festen Punkten darüber sprechen. So unsere Erfahrungen aus einem Jahr Beanstalk, was wir gut fanden, was wir schlecht fanden vielleicht. Ich steige einfach mal mit der Frage ein, die jetzt nicht direkt mit dem Beanstalk zu tun hat, aber sich durch unsere Highlights ja auch immer jede Woche beziehungsweise alle 2 Wochen widerspiegelt. Was ist denn eigentlich so euer Highlight der Sendergeschichte nach 2,5 Jahren Rocket Beans TV? Die Frage geht auch an den Chat. Das Problem ist ein bisschen, ich habe ja schon immer Probleme, ein Highlight der Woche auszugeben. Ich finde die Frage einfach gut, habe aber nicht weit genug zurückreicht. Ich finde die Frage gut, habe aber nicht verstanden, was das mit dem Dienstag zu tun hat. Nein, das war jetzt erstmal so allgemein noch. Okay. Ich dachte schon, die falsche Einleitung. Die Folgefrage danach, die ist dann auf den Beanstalk bezogen. Ganz kurz mal, ich würde vorschlagen, dass wir dann, wenn wir, also wir machen jetzt erstmal das, Highlights und generell vielleicht ein bisschen einen Rückblick, und dann können wir ja vielleicht nochmal auf 1-2 Fragen aus dem Chat jetzt eingehen. Ja, genau, das finde ich nämlich gut, weil das ist ja das Besondere an der Folge, weil da sind Leute. Leute? Ich höre Hunde, ich habe Hunde gehört, es hat geraschelt. Das war mein Freund, der hat die Vorhänge zugezogen. Trägt der jetzt auch Beanstalk After Hours. was war Highlight der Sender? Das ist ja jetzt schon ziemlich lange. Also ich weiß auch nicht, du wurde ja vorhin schon gefragt, schon mal auch ein paar Gedanken gemacht, aber so konkret kann ich auch nichts sagen. Was mir jetzt direkt einfällt, was ich ziemlich großartig fand, jetzt mal völlig abgelöst von den ganzen Begleiterscheinungen, aber das war die Mats zum Wechsel von Twitch auf YouTube. Oh ja, die war geil. Mit den verschiedenen Sendern, verschiedenen Plattformen und so weiter. Da haben sie sich wirklich was sehr Großartiges ausgedacht. Das habe ich halt hinterher so richtig gerafft, was da eigentlich passiert ist. Ja, das war ja auch das Gute daran. Also ich glaube, es gab keinen oder kaum jemanden, der das beim Sehen sofort alles gerafft hat, was eigentlich abgeht. Und da konnte man noch tagelang danach Sachen entdecken, irgendwelche kleinen Witze und so weiter. Also das war schon ein sehr großes Ding. Ob es jetzt überhaupt das Highlight der 2,5 Jahre RBTV waren, kann ich gar nicht so sagen, aber das ist so das Erste, was mir direkt in den Kopf gekommen ist. Für mich, also ich habe vorhin spaßhalber ja gesagt gehabt, Flo, danke, Flo. Alles klar. Hey, was? Entschuldigung, irgendwie da ist Mona ist irgendwie ein bisschen leise bei mir. Ja, kannst du mich mal aufdrehen, anstatt mich immer zu überquatschen. So, Mona, sprich. Ich habe gesagt, die Dosenbeats Gamescom Party, weil das halt einfach das war, wo ich dabei war und es mega gut war. Ja, danke. Ja, Flo, ja nee. Ich habe eigentlich schon längst gesagt, was ich sagen möchte. Es hat aber keiner gehört, und wir gleichzeitig geredet haben. Kein Problem. Okay, ich habe halt nur gesagt, dass ich vorhin spaßeshalber ja schon gesagt hatte, im Moment, als Ralf Gunisch seine Hose auszieht. Aber es fällt mir wirklich schwer, mir fällt nichts ein so richtig. Ich meine, Viewers of Love war natürlich cool. Aber das sind halt so Sachen, das ist jetzt nicht unbedingt mein persönliches Highlight, ich weiß es nicht. Also ich finde, also ich kann es relativ, also ich finde, ich kann es relativ genau benennen, also wäre natürlich nicht nur ein Highlight, also es gibt einmal das Highlight Start des YouTube-Kanals tatsächlich mit den ersten Almost Daily. War super, da gab es halt den Sender noch überhaupt nicht als solche, aber es gab ja Rocket Beans TV als YouTube-Kanal. Dann auf jeden Fall das erste Pen and Paper, was ja tatsächlich damals, und das hatte ich auch völlig verdrängt, auf My Video Live lief. Das muss man sich in Erinnerung rufen, das lief auf My Video Live. Auch gar nicht. Das war der Wahnsinn. Und ich glaube, das zweite war nicht minder schlecht. Nicht minder gut. dann auf jeden Fall der eigentliche Senderstart, also das allererste Mal Bonjour mit etwas über 50.000 Leuten, 52.000 Leuten oder sowas im Stream. Das war der Hammer. Und ja, dann wird's halt so schwierig, weil alle Bands und neuen großen Formate so mehr oder weniger auf einer Ebene stehen, aber rausheben würde ich nochmal Beans on Ice, einfach weil es das größte Projekt war und einfach völlig Banane und genau das, was man eigentlich sehen will oder was ich immer gerne sehe, halt irgendwas völlig Bescheuertes, was die machen und dass es wirklich klappt, dass dieser Sender das so auf die Beine stellen kann. Und dann würde ich jetzt noch als jüngstes Highlight halt Game 2 einfach reinnehmen. Ja. Ja. Die auch Senderstart eine schöne Auswahl. Auch, ja. Ich habe da auch etwas länger drüber nachgedacht. Ich dachte eigentlich, dass ihr so diese großen Shows, die auch gerade schon im Chat genannt wurden, also das Beards Live, Beans on Ice und sowas nennt. Deswegen habe ich mir mal was anderes ausgedacht. Für mich war, glaube ich, so das Highlight, was so über die Dauer und den Unterhaltungsfaktor und das, was auch bisher eigentlich ja mit einer kleinen Ausnahme einmalig ist. Deswegen bei mir wäre es das 24 Stunden Skyrim. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Das hat mir wirklich, also ich habe ja alles gesehen davon am Stück mit einer kurzen Pause, wo ich morgens mal 2 Stunden eingeschlafen bin. Aber das war wirklich die, was Micha und Micha da abgeliefert haben. Das war über so eine, also es war keine Sekunde langweilig. Das hat mich echt beeindruckt. Hallo? Ich hoffe, hallo? Da. Hallo? Hallo? Was war das denn? Bist du eingeschlafen? Stefan, möchtest du was sagen? Er hört uns nicht mehr. Okay. Ups. Oh. Da ist jemand weg. um da auf dich zu antworten, da würde ich halt zum Beispiel sagen, für mich war das größte 24-Stunden-Event, war das wiederum mit Fallout. Weil ja, nee, Nils fand ich Hammer, ich fand als Gast Felgenralle und Rockstar und ja. Eddie vor allem dann Hammer. Ich habe immer noch in meinem Datengrab, in meinem Schmeiß alles rein Ordner, habe ich immer noch ein Bild, ich weiß nicht, was jemand aus dem Forum zusammengebastelt hat oder so, wo man halt einfach Eddie und Nils Eddie da so auf der Couch. Die Die. Kein Wort verstanden. Ich tue einfach so, als wäre nichts passiert. User jemand... entered your channel. Hey. Ah, hallo Stefan. Hallo. Gleiche Connections-Probleme gerade gehabt. Haben wir nicht gemerkt. Hat keiner mitbekommen. Dann ist ja gut. Nein, also ich, klar, das ist dann auch wieder so eine Präferenz. Ich fand halt das einfach total super. Und vor allem, wie dann Nils am Ende rausging und so, keine Frage. Ja, nee, weil es mir, genau, weil, er hat nämlich, Malte hat gerade quasi im Chat noch geschrieben, Bundesliga 0. Aber eigentlich ist es gar nicht so doof. Also wenn ich jetzt mal so überlege, so was mein Highlight ist, weil einfach überhaupt, also wo der Sender losging, war es für mich zumindest nicht wirklich denkbar, dass da mal ein Bundesliga-Format drauf läuft. Und einfach, dass es so ist, dass es dann irgendwann kam, ist, glaube ich, für mich auch auf jeden Fall mindestens ein Highlight der Sendergeschichte. Ja, aber ich denke, das lässt sich auch auf viele andere Formate übertragen. Also, wer hätte jetzt am Anfang mal gedacht, hey, die machen jetzt eine Kochshow oder die machen halt ja, so, aber wie gesagt, Eislaufen. Immer, also Eislaufen geht als... geht ja um mein Highlight sozusagen. Und ja, eine Kochshow interessiert mich ja nicht so sehr wie eine Bundesliga-Show. Ja. Wie gesagt, aber ich glaube, da gibt es halt viele, viele Punkte, die halt auf einem Level sind. Oder ich meine, was gerade auch im Chat genannt wurde und was ich auch nachvollziehen kann, Let's Plays halt gerade so Sachen wie Spiele mit Bart, Gabriel Knight. Klar, das kannst du halt nur schwer als ein Highlight nennen, weil das nun mal, weiß ich nicht, 20, 30 Folgen sind. Das kannst du halt schwer als ein Highlight nennen, aber klar, das ist fantastisch. Es ist schade, dass es nicht 500.000 Aufrufe pro Folge hat. Nun gut. Ja. Stefan, hast du dein Highlight schon gesagt? Ich hatte die Mats zum Senderwechsel. Und um das nochmal kurz zu erklären, Lukas, als du geredet, das war ein bisschen unabhängig von dem, was du gesagt hattest, eigentlich der Gag, weil Morrison hatte halt im Chat Erol Dai geschrieben. Und ich habe dann halt gelesen, die Erol Dai. Okay, das ist immer gut, wenn man Witze im Nachhinein nochmal erklärt. Das macht Witze einfach besser nochmal. Ja. Nein, aber ich finde tatsächlich, ich fände es tatsächlich interessant, halt nochmal ein paar Sachen im Chat einzugehen, wenn da noch irgendwelche Fragen sind. Oben war gerade eben eine gute Frage, die ich gerade hatte, inwiefern, wie hilfreich oder, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit der Feedback-Kultur im Thread etc.? Ich glaube, da gibt es kaum was dran zu meckern. Ich meine, klar, es könnte immer mehr sein. Und ich glaube, es gibt das gleiche Problem, was die Bohnen auch manchmal kritisieren, was, glaube ich, jeder, der Content macht, kritisiert. Solange es gut ist, sagt niemand was. Und sofern es was zu beanstanden gibt und auch oftmals zu Recht mit beanstanden gibt, dann schreiben die Leute was. Aber ich glaube, da gibt es nichts, was wir daran schlecht finden. Ganz im Gegenteil. Alles Feedback ist eigentlich gut, solange es nicht, persönlich wird und Menschen Mona wünschen, dass sie Autounfälle. Ja. Also bitte wünscht uns keine Autounfälle, ansonsten. Ja, ich finde, es ist immer schön, wenn Feedback kommt, auch wenn es jetzt nur mal so ein kleines Feedback ist und es sagt, ja, hat mir gut gefallen oder so. Es muss ja nicht irgendwie, also es gibt natürlich so Spezialisten, die dann irgendwie zwei Seiten Feedback schreiben. Also wir lesen uns das natürlich alles durch. Es ist ja, es ist jetzt nicht exzessiv Feedback oder Fanpost oder so, die wir irgendwie da durchgehen müssen. Und wir versuchen ja auch immer dann drauf zu antworten. Wir haben uns, glaube ich, auch seit Beginn immer so das ganze Feedback schon zu Herzen genommen, wenn es jetzt irgendwas bemängelt wurde. Also wir hatten ja auch schon ziemlich dran gearbeitet, dass es zumindest technisch einigermaßen klappt, dass zum Beispiel alle Feeds klappen und so weiter. Und ich glaub gerade Mibari, der nicht da ist, hat sich den Seitenhieber auch verdient. Ich glaube, nicht nur Feedback ist gut, sondern tatsächlich auch einfach, wenn ihr mal habt, Anregungen, weil zum Beispiel eine Frage, die ich jetzt zum Beispiel hätte, ist: Brauchen wir überhaupt noch den Soundcloud-Upload? Ich habe mal nachgeguckt, die letzten Folgen waren immer noch so mal vielleicht 7 Aufrufe. Das ist halt die Frage, braucht man das? Wenn es Leute gibt, die sagen, hey cool, ja, ich finde Soundcloud ist für mich das Ding, das mag ich am allerliebsten, dann lade ich auch für 5 Leute das immer wieder gerne bei Soundcloud hoch. Wenn aber, weiß ich nicht, das nur so 5 Klicks aus Versehen sind, dann brauchen wir den Soundcloud-Upload nicht mehr. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Was ich sowieso beeindruckend finde, wo ich auch nochmal, was man beim Feedback vielleicht auch erwähnen kann, das Florentin Will-Interview hat mittlerweile 3200 Klicks und so viele, also sind über 60 Likes drauf. Das ist auch immer schön. Also ein Like ist auch immer direkt ein tolles Feedback, weil du halt quasi auf einen Blick weißt, ob es den Leuten gefallen hat oder nicht. Zum Beispiel, wir hatten ja eine Folge, die wirklich schlecht war. Wir sind oft vom Thema abgekommen, wir waren schlecht vorbereitet und dementsprechend haben wir da auch mehr Dislikes bekommen. Ich weiß gerade nicht mehr, welche das war. Ja. Mal gerade nach unten scrollen. Ja, es ist halt auch so, was hast du, mehr Dislikes bei was? Nee, bei der Folge, wo schlecht vorbereitet war, dass dann entsprechend Dislikes im Fall. Ich glaube eigentlich, ehrlich gesagt, also wir haben auf jeden Fall, ich habe ja auch dieses Film-Dings bei uns mit hochgeladen. Da waren, glaube ich, auch mehr relativ viele Film-Dislikes. Ja gut, aber da war auch die Soundqualität ziemlich schlecht und so. Oder so. Naja. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich halt so ein Problem, also wo gerade Malte auch schreibt, like, Kommi, abonniert. Gerade wenn man das dann selber mal Zeug macht oder sowas, dann denkt man sich so halt schon, klar, es ist einfach cool, wenn jemand halt mal einfach auch nur auf diesen Button mit diesem Daumen nach oben klickt. Das hilft halt irgendwie schon. Genauso wie wir uns als, weiß ich nicht, Rocket Beans Zuschauer wünschen, dass die Bohnen einfach mal auf konstruktives Feedback oder einfach nur Lob auch einfach mal schreiben, hey cool, danke von dir, einfach nur diesen Satz drunter schreiben und halt nicht immer nur auf das Feedback eingehen, was negativ war, wo sie sich versuchen zu verteidigen. Ich glaube, das funktioniert immer in beide Richtungen. Man einfach auch mal die Sachen, die man nicht unbedingt sagen müsste, nur um Konsens zu bringen oder neue Diskussionen anzufachen, einfach mal sagt. Ein Kommunikationsding. An Cyberblitzbude, ja, sehen wir normalerweise. Das gilt nämlich trotzdem ganz genauso als View bzw. Download in diesem, ja, Folge oder ja, wie auch immer. Ich wollte nämlich eine Sache noch sagen, noch zu dem Florentin-Interview. Das hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ist aber auch zum Beispiel so eine Sache, würde ich, wenn ich könnte, würde ich es nochmal machen. Einfach weil ich ultra nervös war und das mir im Nachhinein so ein bisschen unangenehm ist. Es war aber auch wirklich schon süß. Also ich meine, ich hatte ja das Glück, dabei sein zu können. Es war schon wirklich süß. Also ich finde, ja, das macht es auch authentisch. Gerne. Das hört man nicht gerne. Ich finde, das macht es voll authentisch und das zeigt auch irgendwie, dass man da, ja, also. Aber ich glaube, selbst wenn irgendwie Eddie oder Nils da wären, wäre ich nicht so nervös wie bei, obwohl, wahrscheinlich schon. Das wäre natürlich auch was Schönes, wenn man noch ein paar mehr Interviewgäste hätte. Also ich weiß halt nicht, inwiefern wir da irgendwie auf dem Schirm sind oder man traut sich dann vielleicht auch nicht so die großen Persönlichkeiten irgendwie anzufragen. Wir hatten Tobi Escher. Ja, echt mal, also eine größere Persönlichkeit. Ja, und eben, wie gesagt, Florentin, also er ist ja, über den Rocket Beans Kosmos her gesehen, glaube ich, der bekannteste von allen. Ja, natürlich, aber ja, also ja. Das war schon eine krasse Sache. Deswegen war ich ja dann auch so nervös, ja. Und hat ja auch, das fand ich sowieso cool. Also das war irgendwie so, du hast bei keinem anderen von diesen Interviewpartnern, die wir hatten, hast du so stark gemerkt, dass er das einfach, der ist das absolut gewöhnt, der ist voll Profi, der kennt die Situation und weiß ich nicht. Also ohne, das ist jetzt nicht irgendwie wertend gemeint, weil ich finde es auch sympathisch bei den anderen Leuten, dass sie eben, wie soll ich denn das jetzt sagen, sehr natürlich wirken. Das klingt jetzt irgendwie negativ, aber also negativ gegenüber Florentin, aber so ist es nicht gemeint. Es ist halt, weiß ich nicht, es war halt ganz anders mit ihm, weil er einfach, weil es einfach total gewöhnt ist, die Situation. Ja. Nein, also das war auch wirklich cool. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es so viele Aufrufe bekommen hat, weil ich hatte fast das Gefühl, dass es im Verhältnis zu den normalen Folgen und so gar nicht gute Aufrufe hatte, aber jetzt habe ich es auch gesehen, wirklich schön. Ich finde vor allem, bester Kommentar, ist das ein Kanal von Nicht-Bohnen über Rocket Beans? Ja, das ist richtig. Das ist soweit richtig. Und andere schreibt wiederum, cool, dass ihr das hier macht, auch wenn es sehr Nische ist. Er hat zwar das Wort Nische falsch geschrieben, aber... Da hat er Nietzsche geschrieben. Er hat Nietzsche geschrieben. Aber, hey, ja, danke für deinen Kommentar. Ja, stimmt. Haben wir das Interview mit Mara vorhin vergessen eigentlich? Oh ja. Ja, stimmt. Genau, wir hatten, also soweit ich kenne, hatten wir mit Mara, glaube ich. Mara wird... Als und erstes. Mara wird Tobi und Florentin, wenn ich sie auf dem Schirm habe, genau. Achso, ja. Ja, das Interview mit Mara war ja im Prinzip das erste... wo wir das erste Mal jemanden dabei hatten aus dem Rocket Beans Kosmos. Da war ich zwar nicht direkt dabei, aber das fand ich da zum Beispiel auch sehr interessant. Das war halt irgendwie auch ganz gut. Da seid ihr ein bisschen abgedriftet vom Thema. Ja gut, ich finde das ja okay. Also ich meine, das ist ja auch für die, die sich wundern, was ich jetzt eigentlich hier mache. Also ich bin ja meistens einfach nur so hinter den Kulissen und versuche einfach das Ganze so ein bisschen zu unterstützen und dann schreibe ich mal halt mit irgendwem und gucke, ob wir irgendjemand als Gast bekommen können oder bastel mal so ein Banner für das Ding. Ist quasi ist unser halt, Redakteur. Ich bin der Redakteur von dem Ganzen. Nein, ich glaube, alles, was ihr hier hört, weil hat er geschrieben. Genau. Ich glaube, das ist genau das, was ich nicht bin, weil Redakteure sind normalerweise inhaltsverantwortlich. Und ich bin alles, aber nicht inhaltsverantwortlich. Ja, Herzer, das war das unser erstes Interview mit einer Bohne, war mit Mara. Also genau. Wir haben jetzt auch unseren Startpost im Forum nochmal aktualisiert. Also da sind auch die ganzen Spezialdinger nochmals verlinkt auf den jeweiligen Forumspost. Hast du das gemacht? Ja. Geil. Wir haben Geburtstag. Hammer. Ja. Das ist mein Geschenk an euch. Danke. Ja, nee, ich weiß gar nicht, das ist jetzt einfach mal eine Frage auch an Max. Haben wir Playlists im Kanal? Weil ich meine, da könnte man tatsächlich einfach eine Playlist machen. Aber wenn wir die schon haben, also genau, ich hätte jetzt auch erwartet, dass du die gemacht hast. Halt eine Playlist mit Spezials und eine Playlist mit Folgen. Ja, wir haben natürlich. Also wir haben eine mit Spezials und eine mit Folgen. Also 8 Spezials und 26 Folgen. Ich glaube, diese Playlist hat Folgen. Ja. Das Problem ist so ein bisschen, dass unsere ganz alten Folgen, das war ein bisschen blöd, in Anführungsstrichen von uns gelöst, dass die halt noch diesen Standard-Thumbnail hatten, weil wir uns gedacht haben, das guckt eh keiner auf YouTube, die werden das nicht über die Podcast-App runterladen. Nun ist eher umgekehrt, also es sind jetzt, glaube ich, aktuell wurden, weiß nicht, 150 Tage Beanstalk mittlerweile als reine Watchtime auf YouTube wiedergegeben, mit knapp 10.000 Klicks oder so. Das hätte ich und ich glaube von euch ja auch keiner erwartet, dass das Verhältnis so ausfällt, oder? Zu den Downloads. Vor allem war auch am Anfang sofort, ich glaube, die erste Antwort auf den Thread war like, ja, ihr habt keinen Podcast-Feed, also auf YouTube schaue ich mir das nicht an. Ja. Ja, genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich geb Max recht, das ist eigentlich schon fast erschreckend. Also man stelle sich mal vor, es gibt Menschen, die verwenden ihre Freizeit darauf, uns zuzuhören, wie wir über was anderes reden, was andere Menschen machen, was die sich manchmal angucken. Ist aber doch fast jeder Podcast so, oder? Ja, eigentlich. Bisschen schon, ja. Es ist wie das GOT-Recap, wir machen halt das RBTV-Recap. Genau. Nein, ich finde es tatsächlich sehr schön. Also, unser allererster Kommentar unter YouTube war übrigens: Du liebe Zeit, das Phantom erreicht nun wirklich peinliche und absurde Höhen. Ja, das finde ich auch gut. Ja. Den müssen wir uns irgendwie einrahmen. Unser erster Kommentar. Von dem User: mein Urteil lautet, lecken Sie mich. Wenn du uns hörst, kannst du gerne nochmal was posten. Das ist also sozusagen der Comment des Jahres. Ja. Lecken Sie mich. Ja. Schreibt uns einfach alles in die Comments. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, also jetzt sowohl die Live-Hörer, die können jetzt im Chat gerne was schreiben, aber auch die uns erst später hören, die können auch gerne mal schreiben, wie sie im Forum dann oder auf YouTube, wie sie denn finden, dass wir uns in dem Jahr entwickelt haben. Würde ich auch gerne mal so eine Stimme von außen hören, was die Leute dazu sagen. Oder wow, Cyberblitzbirne. Oder was sie an uns mögen oder was wir noch verbessern können und so weiter. Hä? Gein, Ri. Es ist schon spät. Ja. Ja, es ist wirklich schade. Oh mein Gott. Nein, wir sind nicht dicker geworden. Das ist Quatsch. Nur ein bisschen. Findest du sie begehrenswert, Malte? Nee. Das ist, glaube ich, hinterher für die Hörer ziemlich blöd, wenn wir auf Kommentare eingehen. Ja, da hätten sie halt live dabei sein müssen. So ist das eben bei Live-Content. Das ist halt nicht. Wir finden unsere Hüte auch sehr, sehr schön. Also ja, ich möchte nochmal wiederholen, dass ich gut finde, dass meiner einen Bömmel hat. Also ich fand's ja, also ich find's super, so aus meiner Beanstalk... okay. Aus meiner Beanstalk-Erfahrung. Ich weiß nicht, was war das. Dass die Community echt super nett ist. Also wir hatten ja auch viele Interviews. Ich hab nur einen gehört. So, ja, jetzt hätte man auch Monat zu unterbrechen. Aber auch holen. Müssen... Genau, schau mal, ich schreibe jetzt alle, jetzt pausiert ihr das und ihr schreibt jetzt alle in die Kommis, Flo, hör auf, Monat zu unterbrechen. Es war doch in diesem Beanstalk-Bingo, was es mal gab, war doch auch irgendwie Flo unterbricht Monat. Das Handy unterbricht Mona, der Hund unterbricht Mona. Bin ich sozial von uns. Aber also Community ist super und ich fand's schön, dass auch, also wir hatten ja auch diese Folge, wo wir dann mit der Community Interviews geführt haben. Wir hatten auch die Community Projekte quasi vorgestellt und das fand ich, ja, ich fand einfach, dass der Hund. Ich fand es einfach überraschend, dass ja viele so positiv darauf reagiert haben. Ja. Wo du jetzt gerade die Community-Sachen ansprichst, da ist ja jetzt längere Zeit nichts mehr gekommen. Das ist einfach so leider auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir so die populären Sachen oder die jetzt schon länger laufen, auch mittlerweile eigentlich fast alle durch haben. Also der Bundesvision Song Contest fehlt noch, da sind wir irgendwie, kommen wir da nicht so wirklich auf einen Nenner, ob die jetzt Lust haben oder nicht. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder jetzt hier mit der Social Wall, falls du Cyberblitzbirne mal Lust hast, uns irgendwie was darüber zu erzählen oder so, bist du natürlich herzlich eingeladen. Oder wenn ihr irgendwas starten wollt und dabei Hilfe braucht oder so, oder ihr habt schon was gestartet, die Umsetzung hängt aber irgendwo, da wollt ihr vielleicht noch fragen, ob jemand aus der Community euch helfen will, könnt ihr natürlich uns auch gerne mal anschreiben. Ich meine, oder klar, im Forum-Post erreicht im Endeffekt wahrscheinlich mehr Leute, aber vielleicht um euer Anliegen so klar zu machen. Also ist mich da jetzt irre, aber ist Cyberblitz nicht auch der, der rbtvshipstorm.is macht? Ja, laut URL auf jeden Fall schon. Okay. Wir laden Gein das nächste Mal ein, versprochen. Geil. Das kommt dann mit dem Eduard Laser Unbox. Geil. Ach ja, da war ja was. Der Projekt Neißenstein, ja. Das ist natürlich auch so ein Ding. Eigentlich, also uns wurde ja von Krogi schon versprochen, dass er, wenn Neißenstein die erste Folge dann mal lief, dass er uns hier mal besucht und mal mit uns hier spricht. Allerdings fürchte ich langsam, das wird noch lange nach Ping of Pong passieren. Aber vor dem Ask Me Anything mit 7 Gätchen. Ja, wahrscheinlich. No. Wollt ihr jetzt noch was erzählen? Wir hätten noch auf unserem Plan, aber haben wir gerade eigentlich schon so abgehakt mit unser Highlight aus dem Beanstalk bisher. Vielleicht was so ganz... Ja, was mir dazu noch einfällt, ist, dass wir am Anfang uns wirklich, beziehungsweise vorm Anfang sogar noch Gedanken gemacht haben, ob das denn überhaupt trägt für ein paar Folgen und so weiter. Aber bisher hat man jetzt, wie gesagt, jetzt die 27. reguläre Folge plus 8 waren es, oder? Specials, beziehungsweise Interviews. Also 35 Folgen in genau einem Jahr jetzt. Mhm. Und es gibt immer wieder interessante Themen, neue Themen, spannende Sachen. Also damit hat, glaube ich, von uns fünf auch keiner gerechnet, dass es in dem Ausmaß Dinge gibt, die wir besprechen können. Ja. Ich möchte an dieser Stelle auch HFB11 aus dem Forum danken. Ja, weil der hat damals meines Wissens nach einen Thread aufgemacht, hey, gibt es nicht Interesse daran, einen Community-Podcast zu machen? Ja, stimmt. Und daraufhin haben wir diesen Community-Podcast gemacht und nie mehr von HFB11 gehört. Deswegen, Er wollte das ja im Prinzip, er hat es ja mehr so vorgeschlagen, er wollte ja nicht selber mitmachen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Haben wir das halt übernommen. Also ich hätte auf keinen Fall gedacht, dass wir das ein Jahr durchhalten, das zu machen. Und ich bin erstaunt, dass wir alle noch dabei sind. Weil aus meiner Erfahrung bei solchen Projekten dann irgendwann steigt immer irgendwie jemand aus. Okay, ich meine, du musst auch dazu sagen, wir kommunizieren privat jetzt nur noch über unsere Anwälte miteinander. Und du warst ja die ganze Zeit schon weg, Mona. Genau. Du saßt im Gefängnis. Erstmal ein Solo-Projekt machen. Ja. Bonjour, Torn. Genau. Bonjour, Torn. Ach Gott. Eine Frage der Zeit, ich sag's schon mal voraus. Also ich würde ja sagen, mein Highlight aus Beanstalk, um das vielleicht noch kurz vorzuführen, ist ganz klar, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, das Interview mit Florentin gewesen, weil es einfach für mich persönlich extrem aufregend war und es ist, sagen wir mal, es ist auf einer Stufe, aber auch mit dem Interview mit Tobias Escher, weil ich das auch sehr cool fand. Also so die beiden Sachen, dass überhaupt, dass es so schnell ging, dass wir dann, ich will jetzt die anderen nicht abwerten sozusagen, aber dass wir dann halt wirklich solche Leute mit rankriegen, die eigentlich schon über den RBTV-Kosmos hinausgehen, das war irgendwie cool. Also bei mir wäre auch mit Abstand, also ich war bei den anderen Interviews nicht dabei, deswegen, ich überlege gerade, habe ich überhaupt ein anderes Interview? Ja, bei Mara war ich dabei und bei Tobi. Und mein Highlight war auf jeden Fall mit Tobi, weil das war bei Mara, das war super geil, das war super interessant, mit ihr zu sprechen, aber das war halt auch unser erstes Interview, das so wie du gesagt hast, Flo, eben, wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich es, glaube ich, nochmal machen, weil ich war jetzt nicht aufgeregt oder so, aber ich habe halt da das erste Mal in meinem Leben ein Interview geführt und ich war auch nicht so, also ich wusste ja nicht, was man da macht, was man sich so auf den Zettel schreibt und das war irgendwie bei Tobi, ist das alles viel besser gelaufen und also aus meiner Sicht und deswegen, also das war mein absolutes Highlight mit Tobi, das Interview. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe natürlich, dass wir auch in Zukunft noch viele coole Interviews führen dürfen. Genau, falls ihr, ihr könnt ja die Leute anschreiben, dass die zu uns kommen sollen. Genau. Wenig penetrant natürlich, aber vielleicht mal erwähnen. All caps. Am besten ungefähr so formuliert, die Leute vom Beanstalk wollen gerne, dass ihr mal zu Gast kommt. Ja, ansonsten schauen wir den Sender nie wieder. Oh, das ist fast schon so eine Geiselnahme, können wir da mal. Ja, wenn, alles an mental@bonjour.de. Wenn unsere komplette Community abspringt, dann sieht der RBTV aber dumm aus. Ja, oh Gott. Wobei man ja auch dazu sagen muss, also die Ankündigung für unseren Livecast heute haben sowohl Eddie als auch Simon bei Twitter gesehen und geliked. Also wir sind auf jeden Fall auf der Karte irgendwo existent bei ihnen. Man weiß noch nicht genau, ob es wegen dem Bild von Doom Design oder wegen uns war. Also das Bild war ja sehr teuer und das sieht man natürlich auch. Deswegen. Ja. Weiß ich nicht. Ich denke, sie wollten eher dafür ein Zeichen setzen, dass Design die Flagge der Künstler hochhält, dass alles für lau machen sollte, und ich glaube, da ging es eher. Genau. Brauchen mehr Leidenschaft. Oh, das ist ja auch, das ist eine coole Idee von Doom Design, aber ich glaube, es ist nicht so leicht umzusetzen. Oh mein Gott, ich habe gerade so ein mega Déjà-vu. Oh mein Gott. Hä? Warum? Ich habe gedacht, dass ich das genau schon mal gehört habe. Ich habe das genau schon mal so im Twitch-Chat gelesen von Doom Design mit den Lautsprechersymbolen und dann Flo's Kommentar. Wow, das hat mich gerade geflasht. Ja, also wir haben natürlich Doom Design unsere Game 2 Millionen zukommen lassen. Deswegen hat er damit ausgesorgt, keine Frage. Ja, das mit den Mündern ist zwar halt eine super coole Idee. Ich bin mir jetzt über das Steuern noch nicht hundertprozentig sicher. Man kann bestimmt irgendwie über die Teamspeak-Schnittstelle gehen, über die Voice-Activation, aber ich weiß nicht, ob der Aufwand vielleicht ein bisschen groß ist. Also links. Aber wenn Cyberblitzbirne das programmieren will, sag nicht nein. Dann kommt Max, dann kommt ich, dann kommt Flo, dann kommt Lukas. Nächstes Mal machen wir einfach so Pfeile und den Namen dran. Bei Lukas steht dann aber nicht Lukas bei dem also am Ende des Pfeils, sondern der mit der Bömmel. Walross. Das fliegende Walross. Nee, nächstes Mal machen wir es, wie gesagt, so mit Facecams alle zusammen. Nein. Das zerstört nicht nur Illusionen, sondern auch den Schnitt. Nächstes Mal machen wir es nicht live, sondern vor Live-Publikum. Wirklich. Wir sehen einfach genauso aus wie diese Karikatur. Ich finde das so wunderbar. Eigentlich castet nur Mona und dann keiner Kerl, der seine Stimme versteht. Der hat dann auch mehrere Persönlichkeiten. Ja, da fällt sie andauernd selber ins Wort. Nein, Stefan, ich bin Flo, ich höre auf. So, jetzt sind wir auch, glaube ich, am Höhepunkt des Selbstreferenziellen gekommen. Ja, das sind wir auf Beans-Level. Ja. Was Selbstreferenz ist ja jetzt auch schon 10. Selbstreferenz angeht, so. 11 für euch. Das ist für uns schon 11, ja. Ja. Es ist spät. Ja, ich muss leider morgen arbeiten. Ja, ich auch. Ich auch. Aber ich habe aber dafür also, habe ich die Woche. Wer muss hier morgen nicht arbeiten? Ich. Max ist ein auf Game of Thrones Duty. Arschloch. Ja. 8 Wochen Urlaub. Die Watch begins. Arschloch. Nee, aber gelegentliche Montagsurlaube. Nicht schlecht, aber was genau bringt dir das jetzt? Dass ich um 3 Uhr die Folge gucken kann. Punkt. Ja. Nein, ich kann halt nicht gespoilert werden. Ich kann direkt in den Foren lesen, Reviews dazu lesen. Aber wenn du arbeiten würdest, ja, könntest du ja vorausgesetzt, dass du wirklich arbeitest, auch nicht gespoilert werden. Du könntest einfach um 5, 6 oder wann auch immer nach Hause gehen und es dann gucken. Nee, ja, aber dann darf ich ja mein Handy bei WhatsApp nicht öffnen. Dann dürfte ich während der Arbeit oder in den Pausen nicht im Internet surfen. Also ich weiß nicht, was für Arschlöcher deine Freunde sind, aber läufst du Gefahr, dass wenn du WhatsApp öffnest, dass da jemand sagt, oh, jetzt ist aber, nee, aber es John Snow halt gestorben. Nee, aber es kommt halt vor, dass über die Folge da diskutiert wird. Also. Nun ja. Ja. Also, man merke, Max hat Urlaub. Aber nur noch morgen. Nicht. Nur noch morgen. Ja, ich habe dafür, die Woche drauf habe ich dafür komplett frei. Das ist auch sehr informativ. Ja, also, gut. Also wenn ihr Flo besuchen wollt, jetzt ist die Chance. Ich krieg schon Besuch, das ist schon, hier ist schon ausgebucht. Oh. Ja, ich würde, ja, habt ihr jetzt noch was zum Beanstalk beizutragen oder wollt ihr über eure Urlaubspläne reden? Ja, lass uns mal über unsere Urlaubspläne reden. Ja, aber ich komme dieses Jahr nochmal nach Deutschland. Für den Beanstalk live. Ja, live für die Live-Folge. Nun, ich würde einfach mal nochmal ganz lieb viel Danke sagen an alle, die sich das jetzt erstmal live angehört haben und die sich das auch sonst immer anhören und die uns Feedback geben und auch die, die vielleicht kein Feedback geben, aber ja, ohne euch hätten wir leider nur einen Aufruf. Ja, es ist auf jeden Fall, es hat mich ein bisschen überrascht, dass es dann doch so viele waren. Und wobei es jetzt nicht, ich meine, klar, gut, es sind nur in Anführungszeichen 30, aber wenn man sich überlegt, also ich habe damit gerechnet, dass wir vielleicht 10 Leute maximal, ja, die uns dann zuhören jetzt live am Sonntagabend. Vielleicht haben wir ein bisschen, das war vielleicht ein bisschen das Glück, dass auf Rocket Beans TV heute gar nichts läuft, aber. Weißt du, da Glück? Oder vorhin schon geklärt. Es war alles abgesprochen. Ja, stimmt natürlich. Wir haben ja Schock Bescheid gesagt. Ja. Nein, gesagt, aber also ich finde, es sind ungefähr 7-mal mehr Leute als erwartet da gewesen. Ja. Genau. Und wir haben eine super nette, also es ist ja die RBTV-Community, aber so unsere Zuhörer sind nochmal speziell besonders toll. Ich finde es auch einfach generell, also es ist eigentlich cool, dass du hier, du kannst halt direkt darauf reagieren, was die Leute sagen und so. Es ist schon cool, hat schon was. Finde ich lustig. Das war doch eine gute Idee und wir haben jetzt wirklich, also unsere erste Folge, die veröffentlicht wurde, hatte Max vorhin nochmal nachgeschaut, wurde wirklich am 31. Juli vor einem Jahr gesendet. Genau, das heißt, das VOD ist wirklich genau ein Jahr danach. Ihr habt quasi jetzt 3 Stunden Vorsprung. Ja. Exklusiv-Content. Ja. So ist es. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Das war sehr cool. Ja. Und können wir vielleicht in Zukunft dann auch nochmal häufiger machen, aber nicht zu oft. Auf jeden Fall. Also wenn euch das live gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Yeah, und schreibt unter dem Hashtag Beanstalk Geburtstag. Nee, was ist unser Beanstalk Birthday? Beanstalk Birthday. Ja, entschuldige bitte. Bohnenstangengeburtstag. Genau. Bohnenstangengeburtstag. Genau. Schreibt unter dem Hashtag Bohnenstangengeburtstag. Flo ist dick. Keine Ahnung. Das ist Quatsch. Dieses Mobbing. Ich weiß nicht, Herr Flo, hast du denn noch dein Soundboard da? Ja, natürlich. Genau, wir brauchen ein Outro. Ihr müsst die Zeit überbrücken. Wir überbrücken die Zeit, indem Mona den Hund interviewt. Was hat denn der Hund sozusagen? Und zur Lage des Wetters in Irland befragt. Es ist nachts. Kein Wetter. Klassisches Wetter. Mein Name ist Jörg Kachelmann, ich stehe hier auf der Insel Hiddensee. Es ist Nacht. Ich kann leider nicht rausgucken. Die hat doch vorhin gehört, wie die Vorhänge zugezogen wurden. Und wie ist das Wetter so möglich? Es ist Nacht. Es kann ja kein Wetter gewesen sein. Es war Nacht. Ja. 3 Stunden sind doch anstrengend. Wir werden. Flo, hast du es jetzt? Ja, ich hab's, aber ich trau mich noch nicht zu drücken. Dann danke vielmals nochmal fürs Zuhören und wir hören uns wieder in 2 Wochen ganz regulär, nicht live. Yay. Tschüss. Ciao. Ciao.